Aber die Luft wird besser jetzt, oder? Nicht mehr so schwül. Ja. Räucherstäbchen. Setz dich durch. Wird man durchsetzen. Schwer. Was? Frag mich was? Apfel und Wasser in der Hand, das hilft verdächtig noch durch von euch. Ja, beides zusammen gleichzeitig, habe ich vorher. Hat die Mama immer gesagt, tu das nicht, Junge. Aber deine Mutter ist ja, hat ja andere Interessen. Du willst was nicht? Du willst was? Ich setze das schon mal. Heute willst du dich mal setzen. So früh am Abend. So. Seid ihr alle da? Nee, komm noch mal. Ja, können wir anfangen? Ja. Immer rein. Wo? Darum sind wir ja nicht hier, wenn du anfängst. Damit du aufhören musst. Wir sind darum hier. Hör du mir auf. Ja, das Geschirr kommt manchmal vor dem Pferd. Abgehärtet. Das Leben ist schwer. Das stimmt. Mann. Das ist wirklich manchmal schwer. Ich bin müde, wenn ich dich sehe. Ja, so. Ja. Keine Ahnung. So, fangen wir an. Letzter deutscher Besen, habe ich heute Morgen schon gesagt. Also deutscher Staub muss jetzt aufgewirbelt werden. Ja, wer will gleich was abstauben hier? Ja, jetzt wegen heute Vormittag. Ich glaube, dass dann der Judas, ja, der eigentlich wirkliche Disciple war. Das heißt doch, you meet the Buddha on the way kingdom. No, er hat ja ihn ja nicht umgebracht. Er hat nur gesagt, wo sein Meister ist. Als eins, ja. Er hat ihn ja, damit hat er ihn umgebracht. Ja. Also, vielleicht. Er hat ihn auch so gefunden. Das ist nicht so. Das gut. Zählt nicht, meinst du? Er hat das getan, was er nicht, nicht tun konnte. Tja. Das war, dafür hatte man ihn bestellt. Ja, das war schon in der Zukunft so ausgemacht. Ja, das ist so, du bist bestellt für Nivea, nee, wie war das? Nivea zu arbeiten. Nivea ist auch ein schönes. Es stand Nivea. Was für ein Name für eine Creme, ne? Nivea. Oh weh. Ja, Beiersdorf, für immer. Die Bayern im Dorf. Ja. So ungefähr. Ja, noch irgendeine christliche. Na, du weißt ihn ja so ein in alle anderen. Ja, wohin denn sonst? Er sich selbst. Er sich selbst nicht. Ja, darum ist er ja was Besonderes. Also und da, so wie er über sich spricht, ja, spricht keiner der anderen über sich. Doch. Nee. Doch. Nee, so wie er sagt, also ich bin nicht von. Dann sprech mal mit den Zarathustra. Ich bin der eingeborene Sohn. Oh, der Eingeborene. Ja, furchtbar. Aber furchtbar. Kann er sein, aber das sagen die anderen. Doch, sagen viele. Aber bin ich also in diesen 3 Jahren, so seit jetzt von der Taufe bis zur Kreuzigung, wie er da spricht? 3 Jahre. Weiß ich. 3 Jahre. Zwischen der Taufe, dort ist er ja auch erst der Christus. Johannes? Ja. Nein, ja, bei Johannes. Also auf jeden Fall, er ist ja nur 3 Jahre der Christus. Taufe, Jordan bis Kreuzigung. Vorher wird er nicht Christus genannt. Vorher ist es der Jesus. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich jetzt auch nicht in die Bibel stürzen. Hast du im Kartus noch christliche Fragen oder Anmerkungen? Habe ich gedacht, dann melde ich mich mal. Was? Doch dein Priester nicht oder dein Pastor nicht? Mit dem habe ich wenig gesprochen. Ich habe nicht gesprochen, obwohl mein Partner war Pastor. Ja, das hätte ich jetzt fast gesehen an dir. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja. Also wenn du jede Frage, die man stellst, in den Koran auflöst. In deinen Koran. Den nehme ich demnächst fest, wenn ich den Koran, alles im Koran auflöse. Willst du noch den zweiten Teil davon? Ach so. Ich mache aus allem einen Koran. Genau. Dann kann er eigentlich, also über was will man da noch sprechen? Alles. Ist alles Spaß. Sonst müsste ich ja wirklich, hätte ich ja schon länger aufhören müssen, wenn das alles nichts bringt. Es bringt immer das, was es bringen soll, nämlich Spaß. Das ist der, wenn überhaupt, der absolute Sinn überhaupt, ist der Non, also der Unsinn. Nonsens. Ja. Klaus Hafenstein. Klaus Hafenstein. Das ist doch das Schöne, die Freude, dass es nichts bringen muss. Nee, aber du fragst ja auch immer wieder so jetzt. Ja, aber auch Spaß, ich will auch Spaß haben, sonst gucke ich Fernsehen. Ich gehe nach Hause. Es ist selten, dass jemand mit Fernsehen drohen kann. Wenn du schaffst. Ich drohe immer mit Fernsehen hier. Ich drohe. Mir macht's nichts aus. Ich kann lang, also ich war schon Kind, ich konnte Stunden, Tage lang. Immer geübt. Der unendliche Fernseher. Das heißt auch Television. Wieso? Television. Television. Television. Television. Alles, was du erzählst, ist eine Lüge und das ist, also jede Vision ist eine Lüge. Erzähl eine Vision, ist es eine Lüge. Alles Lüge. Ja, wenn alles Lüge ist, wo ist die Wahrheit? Puh, keine Ahnung, wer braucht die überhaupt? Ja, aber dann gibt es ja auch keine Lüge. Ja, aber wenn alles Lüge. Die Lüge kann ja nur im Gegensatz zur Wahrheit. Ja? Nee, was? Wer sagt das? Sag ich. Ja, was sagt der Thomas? Pralaya. Der Pralaya-Zustand. Lüge. Wahr oder Dreh? Naja. Weiß ich jemand anders? Der Pralaya. Drehlüger. Hätte ich dir jetzt aber auch zugeschrieben. Was? Lisa ist schon die erste Schülerin. Wir können zusammen vielleicht nach Hause gehen oder so. Ja, wenn man sich schon so weit versteht, da ist alles drin. Wir sind eben beide schon so im Pralaya. So, ist dein Name auch so ähnlich? Ich überlege mir noch einen nach der Woche hier. Ach so. Okay. Das ist Pralaya, Pralaye. Olla die und olla da. Keiner hier und keiner da kommst dann. Gehen wir zusammen. Keiner hier, keiner da, geht nach Hause. Wir sind nicht hier, wir sind nicht da. Du könntest ja auch mal anfangen, Namen zu vergeben. Ja, meine, wo will keiner? Willst du einen haben? Ich traue mich nicht als Erster. Was? Erster? Keiner nimmt den. Ich habe schon viel, also alles miteinander, ganz durcheinander. Und dann gab es einen, der hieß nicht alle beieinander. Aber die will keiner. Das ist für mich aber das Beste. Ist überall einander drin. Überall die Freude. Oder man hat man nicht, will auch keiner. Ist einer der angenehmsten eigentlich. Man hat man nicht. Grundlegende Weisheit. Man ist man nicht. Ist mir übel. Meistens, wenn man Vater ist, ist man nicht mal. Ja, Pralaya. Wo war man bei der Wahrheit? Das hört sich auch mal wie ein Pralalaya. Ein voller Lügner. Ja, ich habe dich schon die ganze Zeit Jürgen genannt, weil ich will mich auf die Spiele jetzt nicht mehr einlassen. Sonst bist du mir wieder böse. Ist schon alles durchdekliniert. Aber? Wahrheit. Was ist mit der Wahrheit? Ja, mit der Lüge. Kann die Lüge nur im Gegensatz im Kontext zur Wahrheit? Nein, auch die Wahrheit, das Gegenteil von Lüge wäre auch Lüge. Also wenn... Wie, wieso? Weil es dann der getrennte Wahrheit wäre. Weil es das Gegenstück für etwas anderes wäre. Also wäre auch die Wahrheit, die das Gegenstück zur Lüge wäre, Lüge. Das heißt, alles, wo das andere Ende von der Sache ist, ist dann sowieso immer getrennt. Wo immer wir darüber sprechen können, ist polar. Wenn über schön ist hässlich da. Wenn Lüge ist Wahrheit und wenn Wahrheit ist Lüge und wenn alles eben Lüge ist, wen kümmert's? Und doch bist du und das braucht sich selbst nicht kennen. Das heißt, in der Lüge kann auch Lüge und Wahrheit sein. Ja, beides als Lüge getan. Also die Wahrheit, die Lüge tarnt sich dann als Wahrheit. Auch schön. Und wo Gott ist, ist auch Teufel, das weißt du. Also wo Hölle ist, ist auch Himmel. Alles, dass diese Gegensätze sind, immer gleichzeitig da. Also wo Himmel ist, kreiert er auch gleichzeitig die Hölle. Ha, ha. Der erste Witz. Ha, ha. Himmel und Hölle. Also, was tun? Ja, noch irgendwelche Durcheinanderfragen. Was, Prakash? Oder auf Englisch dann lieber? Ja, auf Englisch. Hast du schon die Schottenhosen an? Die zieht er immer an, wenn er handelt, wenn er verkauft, weil dann sehen sie schon, der geht keinen Cent runter. Ja? Heute früh habe ich mir so gedacht, weil du über die Hoffnungslosigkeit schon gesprochen hast. Und mir ist heute früh einfach so ob es mir klar geworden ist, weiß ich nicht, aber es war einfach ein ganz tiefes Gefühl, dass ich das auf, dass alles, was ich bis jetzt weiß, habe ich auf die Hoffnungslosigkeit aufgebaut. Weil ich es ja wissen muss, weil die Welt mir vermittelt hat, ich muss es ja wissen, egal was. Na, jetzt verwechselst du was. Okay. Du baust auf hoffnungslos auf. Ja. Nicht auf hoffnungslos. Auf hoffnungslos baue ich auf, genau. Ja, aus das, der Angst. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Okay. Hoffnungslos, es braucht einen, der hoffnungslos ist. Die Hoffnungslosigkeit kennt keinen, der hoffnungslos ist. Okay. Also das eine ist unpersönliche Hoffnungslosigkeit, das andere persönlich hoffnungslos sein. Mhm. Und du baust als Person immer als auf hoffnungslos auf. Genau. Aber du hoffst darauf, dass das Hoffnungslose irgendwann mal vorbei ist. Du möchtest diese Lücke immer schließen oder diese Leere. Also es ist wie eine Leere, die um dich rum ist, die möchtest du ständig schließen mit irgendeiner, was auch immer du denkst, was kommen müsste, sollte. Genau, und dann, ich habe mich natürlich dabei erwischt, dass ich ja einfach das auch verteidige dann. Aus der Angst einfach, dass es vielleicht gar nicht weiß. Dass ich eben nicht derjenige bin. Nein, das, was du denkst zu sein, muss sich kennen und muss auch wissen, wie es ist, damit es überhaupt sein kann. Okay. Du kannst als das, was du denkst zu sein, nicht in der Gedankenlosigkeit überleben. Also der Denker braucht immer einen zweiten Gedanken und auch Zukunftsgedanken, vergangene Gedanken, eine Geschichte vom Denken. In der Gedankenlosigkeit gibt es dich nicht. Darum füllst du ständig diese Leere auf. Mit. Auch wenn du kurz mal nicht da bist für eine Stunde oder so, wenn du gar nicht weißt, wo du warst, füllst du die Stunde sofort wieder auf mit irgendetwas. Du bist sofort, du kannst nicht, mit der Lücke kannst du nicht leben. Du machst dann immer irgendwas draus. Egal was. Also du musst deine Geschichte von A bis Z immer wiederholen und auch mit anderen wieder durchkauen. Und nee. Guck, da kommt Biene Maya, braucht auch eine Geschichte. Und schon wird Platz für ihn gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ach so. Vorher versprochen. Naja. Ja, noch was über die Hoffnungslos. Geht es dann nicht dann oft darum, dass ich oder wir so gesteuert sind, von dem aus der Angst heraus ist eben alles Angst. Nicht zu wissen. Nicht, was heißt nicht zu wissen? Das ganze Universum ist Angst. Überall ist Angst. Überall ist Krieg. Überall ist Versuch zu überleben und Angst aus irgendetwas. Der Mensch an sich ist Angst. Gott ist aus Angst entstanden. Die Idee von Gott, die Idee von Wahrheit, die Idee von was auch immer du als Hoffnung trägst, ist aus Angst entstanden. Existenzangst, das ist die Basis von allem. Weil du bist in dieser Lüge, dass du, was auch immer, daran glaubst, dass du sein musst, um zu sein. Dass du existieren musst, damit du sein kannst. Und dann hast du immer Angst, was wäre, wenn ich nicht existiere? Also was wäre, wenn alles vorbei ist oder was das passiert? Ständig Angst. Was wäre, wenn? Also alles Fiktion. Die falsche Annahme, dass es dich gibt, kreiert eine falsche Angst. Also die falsche Annahme, dass du etwas Geborenes bist, kreiert die Angst vorm Tod. Oder auch vom Leben. Das Gleiche. Was könnte mit mir passieren? Was würde sein, wenn das und das? Also die ganze Angst ist eigentlich nur in der Zukunft. Wenn die Sache wirklich passiert, ist gar keine Angst da. Und das ist eben, ja, was sollen wir machen? Die ganzen Übungen, die ganzen Techniken sind alle Angstkontrolle. Also balancieren etwa von etwas, was unbalancierbar ist. Tja, was tun? Ich sitze hier, das wird immer so sein. Der Körper wird immer eine Struktur von Angst sein. Er wird immer was reagieren auf einen äußeren Umstand oder auf Zukunft oder irgendetwas wird, du weißt gar nicht. Ja, was tun? Und dann hast du die Hoffnung, dass irgendwann mal vorbei ist, die Angst. darum möchte ich dich auch kennen, weil wenn ich mich kenne, habe ich keine Angst mehr. Dann machst du schon wieder ein Objekt von der Kennbarkeit von dem, was du bist, und damit wird es ein Objekt, das man kennen kann, und damit schon wieder ein Objekt von Zeit und Raum, und damit ist schon wieder was. Und hast schon wieder Angst, dass du es vielleicht verpassen könntest. Und dann war es da und du hast Angst, dass du es schon wieder verpasst hast. Ich glaube, früher hatte ich dann einfach das Erlebnis auch, dass es okay ist, wenn es eben so ist, wenn es hoffnungslos ist. Und das ist auch kein, ich muss auch nichts tun. Oder? Ja, temporär kannst du das machen. Und dann kommst du wieder. Okay. Ja. Überhaupt früher und so, ne? Früher. Früher. Meine Oma war mein Guru. Der hat mir gesagt, früher und heute spielt man im Kino. Früher und heute spielt man im Kino. Ja, das gibt es nur im Kino. Ja, wenn man sagte, früher war alles besser oder früher war es so und früher habe ich keine Angst gehabt und früher, ja, früher und heute spielt man im Kino. Jetzt werden die Kühe gemolken. Nicht irgendwelche anderen Sachen. Ja, und so andere Sachen, wenn ich sage, ich kann ich nicht, stell die Kanne weg, dann geht's. Da war ich immer, dann bist du hilflos für solche Sprüche, dann nimmst die Kanne und machst deine Arbeit. Fertig. So, noch was. Die Hoffnungslosigkeit ist wie Ichlosigkeit, da ist kein Ich. Da ist auch kein Selbst, da ist gar keiner, der überhaupt Hoffnung kennt. Da ist nämlich Losigkeit, also eine absolute Hoffnung, wo es gar keinen geben kann, der sie braucht. Ein Mensch kann nur, als Person kannst du hoffnungslos sein. Also Hoffnung haben oder nicht haben. Aber als das, was die... Man könnte sagen, die Natur von Existenz ist Hoffnungslosigkeit. Das ist die Hoffnung, die Natur von Hoffnung. Und da kann keiner drin verweilen. Da kannst du nicht drin sein. Wie kannst du nur sein, die Hoffnungslosigkeit? Und da ist Ruhe. Und da ist auch kein Mensch. Und da gibt es auch keine Existenzangst. Das ist wie Selbstlosigkeit. Seinslosigkeit, wo Sein kein Sein kennt, sondern Sein ist. Ja. Ne? Ja, Schweiz, letzte Mal jetzt Deutsch. Kommt nix. Na gut. Bleibe ich auf der linken Seite. Ja, Gott ist ein Angstkonstrukt. Aber du sagst doch auch, es soll Gott nicht. Wo er sich nicht kennt, hat auch keine Angst vor sich. Aber da, wo er sich kennt, gibt es zwei Götter. Der hat einen Gott Angst vor dem anderen Gott. Da hat er nämlich Angst vor sich selbst sogar. Das ist die Basis von Angst. Wo Gott existiert, hat er gleichzeitig Existenzangst. Sofort. Bitte? Was? Wie auch wir. Ich glaube, wir gibt es nur beim Bier. Sag es einfach. Auch das, was ich bin, ist Gott. Und da, wo das, was du bist jetzt als Gott, sich kennt als das, egal was, auch als eine Schweizerin, da ist Existenzangst. Gott kennt sich als Schweizerin. Schon furchtbar. Also sobald Gott eine Nationalität hat, einen Namen hat oder überhaupt geboren ist, oder die Potenzial von Geburt und Dasein, Hölle. Ist er sein eigener Teufel, kannst du sagen, und kreiert seine eigene Hölle. Wo ist das denn? Guck alle, Gott sitzt hier und kreiert seine eigene Hölle, weil er eben die Annahme hat, dass er geboren ist, dass er eine Mutter hat, ein Kind ist von etwas. The Child of Time. Wahnsinn. Oder ist Zeit ein Kind von ihm? Und er hat, braucht gar keine Angst haben eigentlich, aber irgendwas hat sich da umgedreht. Irgend ist da so ein Wahnsinn entstanden. Also du bist wie so ein Bunsenbrenner, aus dem das Feuer kommt. Und du hast, der Bunsen ist immer kalt, der braucht keine Angst vom Feuer, weil du der Ursprung des Feuers bist. Aber jetzt bist du Teil des Feuers und Angst zu verbrennen. Mann, Mann, Mann. Verrückt, ne? Das nennt man verrückt sein. Du bist verrückt aus deiner Absolutheit in etwas Relatives. Das ist verrückt. Das ist Wahnsinn. Du wähnst dich in eine sinnliche Erfahrung und diese sinnliche Erfahrung wird deine Natur. Das ist Wahnsinn. Und ich sitze hier und sage, komm, du hast vielleicht die Erfahrung von Geborensein und von Geburt, aber dabei ist doch nichts geboren worden. Du hast die Erfahrung von was auch immer, aber da ändert sich doch für dich nichts mit. Ich weiß immer noch, finde, egal wie es ist, da ist das, was du bist, unveränderbar in allen Veränderungen. Es passiert nichts. Es kommt nichts und es geht nichts. Also ich weiß genau, wie unser Meister Christus dann aufs ewige Leben hin, was gar kein Leben kennt. Aber da, wo du die Idee hast von Ewigkeit, hast du natürlich auch Vergänglichkeit. Also dann lieber kenn dich absolut nicht. Weder ewig noch nicht ewig. Und warum möchte dann Gott sich selbst umbringen? Also ja, frag doch mal einen. Es gab einen hier, die sich umbringen wollten. Da wollte Gott sich umbringen. Weil es war für ihn unerträglich, nicht das zu sein, was er ist. Jeder Moment, wo du nicht bist, das, was du bist, ist unerträglich. Aber ich meine, zumindest der Christus war ohne Existenzangst. Der wusste um sein Ende in 3 Jahren. Ja, dann geh doch zu Christus. Ist er weg. Ist auch gestorben. Ja, aber du sagst, jeder hat Existenzangst bei ihm. Doch, bei er auch. Er hat auch Existenzangst. Wie lebt er nicht? In Büchern kann man viel schreiben. Warst du dabei? Ich war bei vielen nicht dabei. Ja, also, man liest viel von dem Scheiß und man denkt dann, es gibt eine Hoffnung. Keiner weiß Bescheid. Keiner war dabei hier. Ihr wart alle dabei, aber keiner kann es erinnern. Weil es nur aus Büchern. Es hat nie einen gegeben, der es geschafft hat, auch Jesus nicht. Da liebe ich Ramana für, dass er gesagt hat, Ramana ist nur eine Fiktion vom Sein und das, was Ramana ist, ist nie geboren und wird auch nicht sterben, aber da gibt es keinen Ramana, der irgendwas realisiert hat. Es hat auch nie einen Christus gegeben, der realisiert hat, dass er keine Angst braucht. Allein die Hoffnung ist die Hölle, dass es überhaupt einen Christus gegeben hat, der dann keine Angst mehr hat. Und dann kannst du, dass du es auch schaffen kannst. Ist das keine Angst, wenn du sagst, warum hast du mich verlassen? Also das würde ich sagen, das ist was? Sehr angstvoll. Das ist doch nicht, du musst die Sache fragen, wie er das ausgesprochen hat. Ich hatte gesagt, ja, Gott sei Dank hast du mich auch noch verlassen. Naja. Weißt du das? Warst du dabei? Der erste Teil. Wie erste Teil? Mensch. Keiner war dabei. Er hat auch gesagt, möge der Kelch an mir vorüberziehen. Auch als Christus wussten da keine Angst. Er wollte auch noch das vermeiden. Dann sag mal, keine Angst. Auch wenn man weiß, was seine Existenz ist, die Angst hört nicht auf. Wo sind denn die ganzen Sprüche her? Gott, muss ich das wirklich? Kann der Kelch nicht an mir vorbeigehen? Was ist das denn? Der Versuch ist doch noch vielleicht abzuwenden. Okay, wenn es dann nicht anders sein kann, okay, dann gebe ich mich mal hin. Hier, mach mal. Was? Man kann alles anders deuten. Ich sage nur, es ist alles geschriebene Wörter, die man von links nach rechts, von oben nach unten verschieben kann. Ich weiß nur, dass es nie einen gegeben hat, dass es nie einen Gott gegeben hat, der geboren wurde. Und nie einen Buddha, der die Welt betreten hat. Da bin ich mit Buddha vollkommen eins. Noch kein Jesus, der ein Buddha war. Und das waren die einzigen Buddhisten damals, weil die haben Buddhismus richtig gelebt. Triffst du Buddha auf dem Weg, bring ihn um. Da steht sogar in der Kabbala, dass es keinen Gott gibt, der die Welt je betreten wird. Und wenn das sich einer von sich rausnimmt, dann sollte man ihn möglicherweise abschaffen. Steinigen. Du beziehst dich ja jetzt auch auf Schriften. Die sagen keine. Ich sage nur, jede Schrift kann man auslegen und kann man für seinen Scheiß benutzen, wie man ihn haben will. Jetzt willst du mich wieder fertig machen. Du, das machst doch das auch. Ich sage, alles ist scheiße, dann sagst du, du machst das doch auch. Das ist doch die interessante Frage, warum geschieht das? Was denn? Ja, das. Also dieser Moment, wo die, ich kann es jetzt nicht anders sagen, wo die Wahrheit aufscheint. Die scheint doch nie. Nein, die scheint. Und dann aber kommt ein Impuls, genau das wieder zu zerstören. Ja, wenn's, weil es Wahrheit nicht geben darf. Was? Ja. Weil wenn es Wahrheit gäbe, wäre sie verschieden von der absoluten Wahrheit. Dann gäbe es eine relative Wahrheit. Das ist doch auch das, was ihr... Weg damit. Ja, das ist aber... Deswegen gibt es diesen Punkt. Deswegen treten die Pharisäer und die Judasleute... Ja, Pharisäer hier, Schriftgelehrte aus der Bibel. Da kommen sie dann raus. Ja, sag ich doch. Ja, ja, die treten ja auch immer auf. Wie so ein kleines Kind. Aber ich hab doch, die haben doch da. Und da haben wir doch. Die treten halt auf. Mein Auftritt, Al-Bandi. Und ich sitze hier immer und muss mir die Steine um die Ohren hauen lassen. Mich wollen immer alle steinigen. Und wenn ich schon mal, ich hätte keinen Spaß beim Steinigen. Werf doch. Ja, würde ich nach Hause gehen und im Fernsehen gucken, wäre auch kein Problem. Drohen wir nicht. Das ist ein anderer Stein jetzt. Sie versucht es aus aller Richtung so. Ja, der letzte Besen hier. Sonst war es für die Aufständigen, jetzt würde ich nicht mehr hin, Früher, es dürfen, früher es dürfen nur die Männer nur steinigen, aber alle Frauen kommen mit Bärten. Ja. Ist ja ein Beispiel. Das Leben des Brian, das ist, nimmt echt alles auseinander, den Scheiß. Kannst du noch was sagen zu ewig? Weil ich habe das um hier mit diesem Wort ewig. Ewig finde ich. So katholisch. Warum das denn? Ich weiß nicht. Das habe ich schon als 14-Jähriger erkannt, dass es vollkommen logisch ist. Ewig. Da musste ich im Trecker gesessen, da musste flügen immer. 10-12 Stunden am Tag in eine Furche gucken. Dann habe ich mir über solche Ideen wie du jetzt über Ewigkeit Gedanken machen können. Ich hatte nichts Besseres zu tun. Guck in die Furche, ewig. Müsste ich jetzt ewig flügen. Immer in die Furche. Eine Stunde in die Richtung, drehst du eine Minute um und fährst wieder in die andere Richtung. Immer in die Furche gucken, immer rein. Dann kommen ja solche Ideen, ja, was wäre, wenn, was wäre die Ewigkeit jetzt, wenn jeder Stück Krümel von Erde genauso wieder hinfällt wie dieses Mal. Und die Zeit oder die Existenz hat unendliche Möglichkeiten, damit es wieder genauso sein wird wie ich, wie jetzt, wo ich hier sitze und in diese Furche gucke und jedes Krümel von Erde genau wieder so hinfällt wie jetzt und jedes, und der Mond, der da ist, die ganze Konstellation der Sterne, genau wieder wie jetzt, das wird genau wieder so sein wie jetzt. Bom, da hört Zeit auf. Und das ist die Ewigkeit. Dass es sich unendlich, egal wie lange es dauert, immer wieder wiederholen wird. Dieser Moment in seiner Natur unendlich ist. Er kommt nicht und er geht nicht. Ist doch nicht anstrengend. Es ist eh schon alles da. Und was weggeht, kommt wieder. Und das unendlich. Und immer grüßt das Murmeltier. Die Frage hast du letztes Mal auch gestellt. Was? So ein bisschen her. Das ist wieder eine Ewigkeit her. Aber darf ich fragen, warum hast du das nicht gleich zerstört? Wie zerstört? Es macht doch Spaß. Wenn du gerade... Ich wollte was von Ewigkeit, eine Ahnung von Ewigkeit haben. Da habe ich dir eine Ahnung gegeben. Okay, war eine Ahnung. Nee, das war die Natur von Ewigkeit. Das ewige Jetzt, wo dieses Jetzt in seiner Natur ewig ist und es nicht vergeht, beim Kommen nicht kommt und beim Gehen nicht geht. Das ist das ewige Jetzt. Es wird nie etwas geboren und es wird nie etwas sterben. Das ist das ewige Jetzt. Das ewige Leben, was dieser Moment ist. Das ewige Leben ist nicht irgendwo im Hintergrund, irgendwo im Vor, irgendwas. Das ist das ewige Leben, hier und jetzt. und nicht irgendwas. Der nächste ewige Schluck Wasser. Man schmeckt ewig. Das hat doch letztes Mal nach nichts geschmeckt. Also ihr habt die Frage gehabt, ich habe ihr geantwortet. Dass ihr das nichts bringt, ist eine andere Frage. Ich habe nicht die Intention, dass ich irgendwem hier irgendetwas überhaupt geben könnte. Sonst hätte ich echt ein Problem. Sonst hätten sie mich auch alle schon umgebracht wahrscheinlich. Diese hier, die Überbleibsel von den ganzen anderen Gebern und Nehmern. Ja, noch irgendwas so? Wir reden über das Leben. Das ungeborene Leben, was das hier ist. Wir reden nicht von etwas Ungeborenen irgendwo im Jenseits. Oder irgendwo, wo du vorstellst, wo irgendwas. Das ist es. Wo soll es denn sonst sein? Aber alles, was du erfährst, ist Lüge, weil du erfährst die Lüge von Kommen und Gehen, von Flüchtigkeit. Die Lüge ist, dass du die Idee hast, dass beim Kommen was kommt und beim Gehen was geht. Das ist der Traum. Tja. Na komm. Komm doch mal. Komm mal. Ja, Oberallgäu. Das sind auch die Festspiele immer, ne? Die nageln den Jesus da ständig. Ammer, genau. Oberammer. Bisschen ja. Mehr Richtung Bayern. Das ist eine Gaudi, ja? Oberammer Gaudi. Super Gaudi. Der Super Gau. Ist da eigentlich Amaji geboren? Könnte ja sein. Amaji? In Ammergau. Amaji aus Ammergau. Armageddon? Aus dem Ammergau? Ja. Und, reicht das Deutsch noch für eine Frage? Sehr schwer. Oh. Ah, das hört sich doch gut an. Sehr schwer. Die auszudrücken. Oh. Ich mach da schon was draus. Wie sollte man eigentlich leben? Also ganz einfach, lebe das Leben, wie das Leben dich lebt. Mehr nicht. Weil hier lebt das Leben, lebt dich. Du hast eh keine Chance, irgendwie anders zu leben. Also lebe dein Leben, wie das Leben dich lebt. Da bist du schon im Frieden. Ganz simpel. Also es gibt jetzt kein besonderes Rezept oder wie es sein sollte, sondern das Leben wird dich so leben, wie es dich lebt. Also lebe das Leben, wie das Leben dich lebt. Und da gibt es halt zwischen dem Leben und dir keinen Unterschied. Du bist das Leben, das sich lebt in einem Lebenden. Und das Leben hat keine Wahl, wie es den Lebenden lebt. Eine vollkommene Wahllosigkeit. Bitte? Ein bisschen zu schwer zu verstehen. Nee, du hast mich gefragt. Ja. Ja, aber kannst du es mir ein bisschen wiederholen? Wiederholen. Lebe das Leben, wie dich. Wie Leben, ja, langsam fange ich an zu stottern. Wenn ich das einfach rausprobiere, da ist alles immer flüssig. Aber sobald ich jetzt dir das klar machen versuche und deine Intention reinlege und langsam spreche, dann kommt es dazwischen. Stottrig, verrückt, ne? Ja, Das, darum rede ich meistens sehr schnell und ist mir eigentlich vollkommen wurscht, ob das einer versteht. Weil sonst geht es gar nicht. Ich kann nicht anders reden. Das nennt man das lebendige Wort, was, für das es irrelevant ist, ob es gehört und verstanden wird. Ich bin kein Lehrer, das ist mein Problem. Ich habe nichts zu lehren. Ich bin ein Hinweisschild vielleicht. Schildbürger. Ja. Würde ich das Hinweisschild dann mal fragen, denn du hast auch gestern davon gesprochen, jetzt gerade eben war das ja, lebe das Leben, so wie das Leben dich lebt. Wie das Leben sich lebt. Wie das Leben sich lebt. Sich lebt. Okay. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und dem Leben. Lebe das Leben, wie das Leben sich lebt. Du hast gestern auch, das ist natürlich auch wieder Hoffnung, aber ich habe es gehört, weil es wahrscheinlich Hoffnung war, gestern gesagt, dass sich die Existenz auch um dich ist. Was habe ich gesagt? Als wenn die da wäre für dich, also als wenn die da wäre für einen. Also auch die ist nicht nur da, du hast das wieder vollkommen falsch verstanden. Das kann ich immer sagen, weil es stimmt immer. Das sagst du. Was habe ich gesagt? Oder was soll ich gesagt haben? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber es war einfach. Ich meine, du kannst, wenn, egal was du sagst, ich habe es bestimmt mal irgendwann gesagt, aber meistens nicht so, wie du es gehört hast. Okay, genau, weil ich kann dir jetzt eben sagen, was ich gehört habe. Ich habe diesen auch wieder so einen Hoffnungsschimmer darin gehört, also lebe nicht so, wie das Leben sich lebt. Weil ist doch keine Hoffnung drin. Nein, aber dann gestern kam in einem Gespräch dann mal kurz auf, dass die Existenz sich kümmert. Ja, also die Existenz sich um einen kümmert. Ich habe gesagt, pass bloß auf, wenn die Existenz sich mal wirklich um dich kümmert, dann ist der Kümmerling wirklich nicht mehr da. Das ist super. Was? Wird man ausgelöscht oder so? Ja, dann gibt es dich gar nicht mehr. Also wenn die Gnade wirklich hinter dir her ist, dann würdest du dich gnadenlos zerstören. Da kennt totale Gnadenlosigkeit. Das ist die Natur von Gnade. Die kennt dich gar nicht. Meinst du, die wüsste, dass es dir gut geht? Die nimmt dich einfach weg, wenn du störst. Meinst du, sie hat irgendwas zu verlieren, ob du jetzt da bist oder nicht da bist? Die hat dich einfach mal hochkommen lassen aus irgendeiner Mutter und irgendwann ratzt dich wieder weg. Meinst du, die stört das, ob du da bist oder nicht da bist? Meinst du, die wird weniger ohne dich oder mehr mit dir? Alle denken immer, die Gnade ist sowas Schönes, dass man umarmt und irgendwas mit einem. Das ist genau das Gegenteil. Die ist gnadenlos in ihrer Natur. Die kennt dich gar nicht. Und wo Gnade ist, gibt es dich gar nicht. Weil Gnade ist die Natur von Sein, von absolutem Sein, des Selbstes. Und wo Selbst ist, gibt es doch kein relatives Ich. Also du willst Gnade haben? Gnade dir Gott. Also auch wenn du hinter Gnade her bist, du wirst sie nicht finden. Aber wenn die Gnade hinter dir ist, die ist überall, die wird dich gnadenlos, die gibt dir jetzt schon die richtigen Nackenschläge. Wo es gar nicht brauchst. So. Ist wie eine Katze, die mit der Maus spielt. Die ist gar nicht hungrig, die Katze. Die spielt mit dir, bis aus Versehen macht sie mal Klack und bist du tot jetzt? Oh, eine neue Maus. Die hat keinen Mehrwert, die hat kein Interesse an dir. Außer spielen. Die spielt. Du bist doch eine Spitzmaus und Katzen fressen keine Spitzmäuse. Weil du bist ja so spitz, auf irgendwas zu erreichen, aber. Spitz. Wir haben gesagt, spitz wie Nachbars Lumpi. Ja. Ich muss immer die Eben ein bisschen, ich muss auch das Untere immer ein bisschen pflegen. Ich kann euch nicht im oberen Sumpf da hängen lassen. Ein bisschen unten noch pflegen. Also du könntest sagen, das Sein hat dich irgendwann mal zugelassen, also, weil es keine andere Wahl hatte, als dich aus so einer Mutter rauszugebären. Du bist so ein Ausdruck. Die haben eine gute Fantasie, das ist alles. Manche Ausdrücke des Seins sollte man vielleicht. Du weißt, was aus. Naja, ist ja. Ich wollte jetzt nicht so weit gehen. Ich habe jetzt mal der Fantasie freien Raum gegeben lassen. Du weißt, was Ausdruck bedeutet, ne? Was ist denn sowas Ausgedrücktes? So ein Pickel, den man ausdrückt. Oh, scheiße. Man hat immer so einen Spaß, beim Drücken macht ja Spaß, bloß wenn es dann auch weg ist, dann scheiße. Der gedrückte Pickel. Ja. Das heißt, man sollte nicht versuchen, den Pickel bevor er reif ist, zu drücken. Weil sonst könnte es wehtun, das weißt du. Und man muss so lange drücken, bis Blut kommt. Sonst kommt er wieder. Das nennt man Root Treatment. Ja, wenn man nicht gelb oben ist, drücke ihn nicht. Wurzelbehandlung. Sonst wird es eine Furunkel auch hinterher, wenn du es nicht richtig ausgedruckt hast. Es gibt viele Hinweise des Seins, wie man mit sich umgehen sollte. So. Praktische Anleitung. Praktische Anleitung des Seins. Das ist so, das ist wie eine Beziehung, die du hast. Die da aufhören möchtest. Aber wenn sie noch nicht reif ist, dass sie sich trennt, dann kannst du noch so viel versuchen, sie aufzugeben, sie bleibt. Aber wenn sie reif ist, geht sie von alleine auseinander. Und ein Blickel, der reif ist, da geht so plüpp, weg ist es, tut gar nicht weh. Da tut's gar, aber sobald du es versuchst, früher zu machen, ist wie ein Bauer bei dem Taoisten, der rausgeht früh morgens und versucht, das Gras lang zu ziehen, damit es schneller wächst. Oder du willst das Korn mähen, bevor es reif ist, bevor es überhaupt da ist. Das ist so, was ein Sucher versucht. Er möchte schon, bevor er weg ist, weg sein. Bescheuert. Du bist eh irgendwann mal weg. Aber wenn du früher weg willst, dann ist natürlich ein bisschen mein Kampf. Du möchtest also Gott ins Handwerk pfuschen, dem Sein. Indem du versuchst, das zu kontrollieren und möchtest es dann haben, wenn du es gern hättest. Es wird dir gegeben, wie alles dir gegeben wird, als das, was du denkst zu sein. Aber im Endeffekt bist du immer der Geber, das Geben und das Gegebene. Aber du gibst es dir halt richtig. Mann, Mann, Mann. Was? Klar, jede Meditation, alles was du tust, ist der Versuch, weg zu sein. Dich wegessen, wegmeditieren, ins Bett gehen mit wem, wo es weg sein. Und wenn es nur für eine Sekunde ist, strampelst du dich ein paar Stunden ab. Das ist total bescheuert, aber man macht alles Mögliche, damit man einen Augenblick weg ist. Und dann kurz danach, oh, das nochmal jetzt. Mann, war das gut, als ich weg war. Eigentlich möchte man noch morgens gleich im Bett bleiben und wieder einschlafen, wenn es ginge. Los, weg. Oder Drogen, alle Alkoholiker, die Barmeditation, man trinkt sich weg, man spritzt sich weg, alles das. Der was? Lauter. Lauter. Was haben jetzt... Die hinten auch schon. Nein, haben es nicht gehört. Ich habe es genau gesehen. Kekse, Pilze. Kekse? Kekshaktus. Spaghetti. Ja, ne? Geht alles. Immer basta. Immer irgendwas zu Ende bringen. Man hat doch noch die Idee von Erleuchtung. Dann denkt er, wenn Erleuchtung, dann wäre es wirklich, dann wäre echt Schluss. Doch, oder zumindest von da an wäre es nur noch gut. Ja. Aber Erleuchtung, denkst du auch, dann ist keiner, der den irgendetwas noch stören könnte. Das wäre dann die Erleuchtung. Vollkommen Frieden. Moment für Moment Frieden. Es gibt doch so wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass das nur eine Flagge vom Hirn ist. Was das eigentlich... Das kann ich dir auch von vorher sagen. Kopf ab und keine Probleme mehr. Das war jetzt nicht so was Neues, ne? Zen, weil wir gerade von Zen gesprochen haben. Ich habe immer diesen, was immer Geschichte vom Zen-Meister im 8. Jahrhundert. Gab es einen Meister, der hat, ein paar tausend Schüler gehabt, im großen, 3.000, 4.000 Schüler, im großen Kloster. Und da gab es einen Schüler, dachte, er wäre reif. Er könnte das jetzt. Und sagt, komm zum Meister, Meister, ich bin für alles bereit. Mach, was immer du willst. Mach mich erleuchtet. Gib mir die Erleuchtung. Ich gebe mein Leben, ich gebe mein Sein, ich gebe alles, was ich habe. Egal, frag mich irgendwas, ich gebe es dir, was auch immer. Mach mich erleuchtet. So, der Meister steht und sagt, komm, gib mir ein kleines Stück von deinem Finger für die Erleuchtung. Oh, mein Finger. Sofort war der Finger doch auf einmal nicht mehr. Und was macht der Meister? Klick, Finger weg. Oh, mein Finger. Konnte er nicht weg. Oh, mein Finger. Was macht der Meister? Die Frage überhaupt, die wesentliche Frage kommt dann. Bist du jetzt weniger? Bist du weniger ohne kleinen Finger? Oh, mein Finger. Pop, ganze Hand ab. Oh, meine Hand. Bist du jetzt weniger? Oh, meine Hand. Pop, ganze Arm ab. Die Frage immer wieder, bist du jetzt weniger? Oh, mein Arm. Bob, ganzer Kopf ab, rollt der Kopf runter. Meister ruhig. Aber in dem Moment 3.000 erleuchtet. Egal, wen du hinterher gefragt hast, bist du erleuchtet? Also die Angst vor dem Kopf wirklich, die war so, auf einmal waren sie alle erleuchtet. 3.000 auf einen Hieb. Das kann man natürlich jetzt, ich würde das... Wenn die Konsequenzen jetzt nicht... Weil im Kloster in der Zeit konntest du mit deinen Schülern machen, was du wolltest. Das war gesetzlose Zone. Das ist jetzt auch nicht mehr in Japan so. Aber damals war es so. Wenn du dich, sobald du in das Kloster gingst, hast du dich aus der Welt in den Klostern, da gab es kein Gesetz der Welt. Nur das Gesetz des Meisters. Wollt ihr den totalen Meister? Ich muss sagen, das habe ich genossen damals. Heute muss ich die artifiziellen Köpfe schlagen. Die wachsen immer wieder nach. Das wäre die österreichische Variante. Den Enzi. Aber so in der Art. Ne? Das wäre die Gnade, weil die kennt keine Rücksicht. Wenn es nur dadurch geht, dann würde das passieren. Auch wenn sie dann Jesus ans Kreuz, wenn es sein soll, damit die Mutter realisiert, allein weil die Mutter realisiert, dass sie nie einen Sohn gehabt hat, dass ihr Herz bricht und die Situation muss so sein, dann wird der Sohn ans Kreuz genagelt. Vielleicht geht es ja nur um die Mutter und nicht um den Sohn. Der Sohn ist eine Nebengeschichte, weil die Mutter die einzige Geschichte, die da irgendeinen Belang hat. Wo die Liebe der Mutter zu ihrem Sohn bricht. Ein Mutterherz bricht. Das größte aller vorgestellten Lieben. Vollkommen unkonditioniert, unbrechbar, ohne Zweifel den Sohn liebend. Wenn die brechen kann, dann ist alles möglich. Ja. Also immer irgendwelche Hinweise. Oder wenn das sein Kriege schaffen muss, damit da irgendwelche Soldaten in der Front sitzen, im Schützengraben, und auf einmal merken sie, sind tot als nächstes, weil um sie herum alles stirbt und auf einmal ist Frieden da. Vollkommene Zeitlosigkeit. Kein Ich, kein Schießer, kein Geschossener. Vollkommene Ruhe. Im totalen Gewirr von Verstümmelung und fliegenden Leichenteilen und irgendetwas. Vollkommener Frieden. Und die Geschichten gibt es unendlich. Oder hier von dem Nobelpreisträger, Roman eines Schicksalslosen von diesem Ungarn, über das KZ, wo all seine Verwandten sterben und er das glücklichste Momente seines Lebens hatte. Frieden an sich. Und wenn das Seine so basteln wird, dann wird es so sein, wenn es sich diese Erfahrung geben möchte. Wenn es sein soll. Aber nicht, weil du denkst, dass du das brauchst oder dass du das schaffen könntest. So. Ich meine, es ist der letzte deutsche Talk jetzt. Müssen wir ein bisschen dranhauen. Und diese Erfahrung würdest du aber jetzt nicht Erleuchtung nennen, oder? Nein, wenn es sein soll, dann wird das sein. Ich halte diese genannte zeitlosen Momente, geschichtslose Momente, wo es kein Ich gibt. Und das ganz präsent ist. Du das dann auch merkst und nicht wie beim Autofahren gar nicht merkst. Es ist ja immer da. Bloß wenn du so ein sturer Bock bist, dann sitzt du auch im Schützengraben, wenn du eben das nicht anders kapierst. Dann gibst das halt ein bisschen mit Nachschlag. Alles das hier, überall, egal was ist, ist ein Ashram des Seins. Ständige Selbsterkundung des Bewusstseins in allem. Und es gibt sich alle möglichen Erfahrungen. Wie auch immer, und es nimmt keine Rücksicht, was dazu nötig ist. Also alles, wir sind alle diese ganzen Figuren, die wir so denken, das sind alles Guinea Pigs. Mehr Schweinchen fürs Sein. Was bist du? Mein Lehrer hat mir gesagt, ich bin ein Meerschweinchen. Wenn man nicht richtig hinhört. Meerschwein sein. Das ist verrückt. Ja, möchte noch einer einen Kopf verlieren? Aber ich habe dich doch auch mit Messern bedroht, das war nicht der Film, oder? Bitte? Du wurdest doch auch mit Messern bedroht. Bitte deutlich. Du wurdest doch auch mit Messern bedroht. Mit Messern? In Hamburg? Mit einem Messer. Es wird immer größer. Es wird immer mehr. Ja, darum gehe ich auch nicht mehr nach Hamburg. Das ist mir so gefährlich, die Schanzengegend da. Ganze Jugendbanden streuen darum. Und nächsten Morgen rühre ich im Fernsehen, dann sehe ich im Internet, ja, da gleiche Situation, eine Minute später haben sie einen so zusammengeschlagen mit einem Messer rein, dass er im Krankenhaus lebensgefährlich verletzt, fast am Überleben ringt. Ich bin gerade noch vorbeigeschlittert. Ja, das ist die Gnade. Welche Gnade? Oder? War das jetzt die Gnade? Für mich? Nee. Ja, keine Ahnung. Glückssache. Für den sie fast umgebracht haben. Sie macht schon wieder Messermechselei und dann einen schon umgebracht. Und ich sage fast umgebracht und für sie ist schon wieder, oh, da haben sie einen umgebracht. Reanimieren. Sie kann nicht ohne Extreme. Nee, das ist eigentlich ein guter Grund, nicht nach Hamburg zu gehen, weil ich wollte schon lange nicht mehr hin. War ein guter Grund einfach. Oder Stuttgart, da braucht die auch irgendwann mal einen Grund. Man liefert ihn mir einfach dann. Und dann, ich nehme auch die Hinweise gerne an. Wenn sie mir passen. Zeichen der Zeit. Ja, noch irgendein Geschichtchen. Warum gibt es keine Talks mehr in der Schweiz? Der Franken steht mir zu hoch. Es müsste eigentlich umgekehrt sein. Ich müsste jetzt hingehen. Ja. Reden wir nochmal drüber. Ja. Der Frankli ist, der ist ja ziemlich hoch, ne? Ja. Mann. Die haben früher, als ich da in Luzern und in Genf, da haben sie schon mal 25 Frankli genommen. Das sind ja jetzt fast. Nee. Darf ich jetzt nicht drüber nachdenken? Fast sind sie wieder da. Bitte? Sind unter 20. Ja, ja. Aber dann kommen nur 5 Leute und dann bringt es das auch nicht viel. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich war ja in Luzern 2-mal, glaube ich. Im Bahnhof, ne? Ja, die setzen mich da im Bahnhof. Unter mir fahren die Züge. War schön, ne? Habe ich über den Bahnhof geredet. Alle Züge kommen rein, fahren raus. Aber ich bin mehrheitlich in der französischen Schweiz gewesen. Und das ist doch ein bisschen anders. Na gut. Warum gehe ich nicht mehr wohin? Wo gehe ich denn sonst nicht mehr hin? Amsterdam gehe ich auch nicht mehr. Na gut, jetzt ist aber genug über mich geredet worden. Es geht um euch hier. Wenn es um uns geht, dann sag mal, gibt es eine Erklärung für die extremen Zustände, in die wir hier geraten? Wo? Hier. War das? So, hier. Ja. Naja, also die absolute Antwort kenne ich auch, dass nichts ist, aber auf relativer Ebene tut sich ja eine Menge. Also warum das? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht, dass du was verpasst. Oder kann mich nicht mehr erinnern? Also, mach mich nochmal schlau. Naja, ich denke mal, dass es jedem hier so geht, dass er von einem extremen Zustand in den anderen geht. Von totaler Wachheit zu völligem Geplättetsein, wo er nicht mehr denken kann. Ja. Von Körpersymptomen gar nicht zu reden. Manchmal können sie mich alle umbringen, dann wollen sie mich alle umarmen. Dann Gefühle auch. Gott, oh Gott. Ich merke den ganzen Scheiß hier. Wieso ist das so extrem? Ja, es ist, weil deine, ich könnte dir sagen, dass deine, also die sogenannte Aufmerksamkeit, die du bist, oder die Wahrnehmung eben nicht mehr so gefestigt ist an einem bestimmten Referenzpunkt. Und wenn eben diese Lösung da stattfindet, dann springt es von einem Extrem ins andere. Ganz natürlich, weil es gar nicht an etwas gebunden ist. Normalerweise hast du ja deine sogenannte kleine Ich-Geschichte, die dann sich definiert, ich bin so oder so und ich bin stabil oder ich bin so. Bloß in dieser sogenannten Lösungsziel, das ist wie so ein Universallöser. Da löst sich die Wahrnehmung von einem bestimmten Referenzpunkt, Standpunkt und löst sich auf und springt von einem zum anderen. Das heißt, die Tunnelwahrnehmung öffnet sich, wird wieder Tunnel, wird Extremtunnel oder ganz weit oder so. Alle Variationen oder sehr persönlich, absolut unpersönlich, alle Möglichkeiten. Das ist eigentlich das, was, wenn überhaupt, das Ganze hier ausmacht. Dass die Wahrnehmung sich von dem relativen gefestigten Punkt löst und dann eben durch alle Möglichkeiten schwingt, also Shift, Wechsel, auf. Und aber dann in kleinen Möglichkeiten ganz subtil, aha, merkt, es passiert gar nichts. Es ändert sich alles Mögliche, in jedem Moment ist es so, von dem Extrem ins andere, aber das, was die Wahrnehmung ist, wird nie davon vermehrt, vermindert oder überhaupt belästigt oder gestört. Für das, was du bist, gibt es weder Störung noch nicht Störung. Das ist, wenn überhaupt, die ganze Übung hier. Okay, da halte ich doch meine Bauchkrämpfe gerne aus. Oder was weiß ich, Stiche im Herz oder. Gut, das war überreden. Nee, es gibt immer schon Phänomene. Das nennt man Nebeneffekte von. Wenn das Leben eben, was in seiner Natur ist, die Losheit, die an nichts gebunden ist, eben auch die Aufmerksamkeit, die Losheit eben sich frei in dem bewegt, dann wird es nicht ruhiger, es wird möglicherweise noch energetischer und extremer. Und völlig haltlos. Ja, ohne Kontrolllosigkeit. Da ist keine Kontrolle mehr drüber. Du kannst dich gar nicht mehr zusammenhalten oder festigen, wenn es wirklich extrem ist, nach einer Zeit. Das ist, wenn überhaupt, auch ein Hinweis auf das, die Übung, die Kontrolllosigkeit, die Hilflosigkeit, deine Natur. Und dann möglicherweise in einem subtilen Aha, passiert noch nichts. Ständiger Wechsel von einem Extrem zum anderen, aber was war was? Jetzt ist wieder anders, jetzt kommt der nächste Schluck Kaffee oder jetzt kommt der nächste Bauchkrampf, jetzt kommt der nächste Gehirn, was auch immer, Unwohlsein da oder von hinten das Wohlsein oder wieder ganz Entspannung. Und nichts passiert. Da ist das, was du bist, ununterbrochen, was es ist. Ist doch super. Wenn so eine Todesangst kommt. Auch das kann passieren. Und die geht auch wieder. Sicher ist da eine Todesangst, weil du verlierst deinen Kevin dabei. Oder spielt Kevin ohne. Er verhandelt mit Urnen und hat Angst vorm Tod. Das ist das. Das ist natürlich dann wieder so paradox. Das sind die Totengräber, die selbst Angst vorm Tod haben. Dumm gelaufen. Ne? Du hast doch keine Todesangst, du hast Angst vorm Leben. Komm, sei ehrlich. Du hast doch keine Todesangst. Ja, das ist das, der Tod hier. Also, naja. Christa. Ja, was macht einen das auch so müde? Jetzt bin ich wieder schuld. Herzstille ist bei mir die Müdigkeit. Stille? Nein, weil du dir immer da versuchst, da du die Kontrolle aufzuhalten, wirst du müdest du schnell. Desto mehr Versuch der Kontrolle, desto müder wirst du und schwerer wird's. Ich versuche ja gar nichts. Klar versuchst du das, sonst wirst du ja nicht so müde sein. Sonst müsste ich auch müde sein hier. Klar versuchst du das. Christa. Und wie wäre ich ohne Kontrolle? Ja, guck mich an. Ja, aber ich ohne Kontrolle, dann würdest du mich ja rausschmeißen. Wieso will ich dich rausschmeißen? Wenn ich mich nicht mehr kontrollieren würde, würdest du mich rausschmeißen. Wenn du sie schnell raus. Dann hätte ich dich schon längst rausschmeißen müssen. Ja, wer schnarcht, kann sich nicht kontrollieren. Also hätte ich dich schon längst rausschmeißen müssen. Ja, hast du ja bedroht, wenn ich weiter schnarche, muss ich ins Bett gehen. Jetzt beherrsche ich mich so. Ja, du hast, ich habe Helfer hier. Du kannst den Kopf nirgendwo hinlegen. Nein, sie will immer entkommen. Das ist ja ihr kleiner, wenn Kevin Todesangst hätte und die Möglichkeit hätte, dann einzuschlafen, würde einschlafen. Aber sie verzieht sich in einen Ort, wo sie nicht erreicht werden kann. Das ist ihre Technik. Das ist auch so eine Überlebenstechnik von Christa. Das Schlafen. Ja, weggehen. Was sonst? Du bist ja nicht allein damit. Ich hab da mehr davon. Es würde mich auch nicht stören, wenn du da nicht schnarchst. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht die Polypen operieren lassen sollte. Ja. Das tut man nicht alles für Arsch. Naja, schauen wir mal, ne? Ne, ist natürlich für das kleine Früchtchen, was man ist, kann diese sogenannte Energie der Ruhelosigkeit ist für das Ich gar nicht auszuhalten. Da schläft es von alleine. Entweder es ergibt sich dem oder es ermüdet total und möchte sich in diesen sogenannten Raum flüchten, wo es nicht ist, damit es überleben könnte. Naja. Kampf, meine Christa. Ja. Wenn man sagt, die kämpft im Schlafen, dann glaubt einem das keiner. Das ist ihre Kampftechnik. Ich gehe jetzt in den Schlafraum, da kriegt mich keiner. Ist wie so ein kleines Kind, was sich versteckt unterm Sofa, weil da sieht mich keiner. Und wenn ich keinen sehe, passiert nichts. Alles kleine, konditionierte Kindersachen. Verzieht sich das Früchtchen, oder wieso ermüdet sie bei der Ruhelosigkeit? Weil eigentlich das Früchtchen doch permanente Ruhelosigkeit ist. Nein, zumal normal ist ja ständig irgendwas los, Krieg. Der Krieger, der braucht Krieg. Das sind wir doch ständig. Also nein, das hat sie ja gesagt, das wechselt hier ständig. Manchmal bist du so, manchmal so. Du weißt gar nicht mehr, wer du bist und wo du bist. Ja, aber das ist ja Ruhe. Das ist das ist die Ruhelosigkeit. Genau. Oder Rastlosigkeit. Genau. Und die kann kein Ich, da müdet es sofort, wenn es sich versucht, da Ruhe zu finden. Das, was du bist, hat kein Problem damit. Aber die Idee will immer Ruhe haben. Also die hat immer die Idee von Frieden. Dann habe ich dich falsch verstanden, ja, genau. Ja, also deine Natur hat kein Problem damit. Aber das, was du denkst zu sein, kann dann sich darin nicht halten. Aber wenn es sich versucht zu halten, dann müdet es. Und dann... Ach also es versucht sich in, aber es, mir, mir hat es halt doch noch nicht verstanden, die, in dieser Rastlosigkeit erlebe ich mich doch eigentlich, in Nein. dieser Ruhelosigkeit. Die erlebst du nicht, die bist du. Ja. Bloß das, was sich erlebt, ist etwas Rastloses. Du erlebst dich in rastlos und möchtest in ruhelos und du möchtest Ruhe finden. Und das ist deine Welt. Aber wenn es da gar keine, nichts Rastloses gibt, nämlich kein Kommen und Gehen, also gar keine Bewegung, das hältst du nicht aus. Weil nur in der Bewegung kannst du überleben als ein Rastloser. Aber dann dürfte mich doch die Bewegung eigentlich nicht müde machen. Da sage ich ja, die Bewegung macht dich müde, aber die Bewegungslosigkeit macht dich müde. Das ist halt diese, diese Ruhelosigkeit, wo es gar keine Ruhe gibt. Und auch keine Unruhe. Weil die Uhr, die du bist, die, die tickt nur, weil deine Unruhe ist. Wenn es da gar keine Unruhe mehr gibt, hört die Uhr auf zu ticken. Da gibt es auch keine Zeit mehr. Und das, was von Zeit lebt, kann darin nicht verweilen. Das ist nicht möglich. Das ist, das Uhr ist ein gutes Beispiel. Die Uhr braucht eine Unruhe, damit sie tickt. Und der Denker oder das, was du denkst zu sein, braucht die Unruhe, um zu ticken. Diese Taktik. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Aber diese Zeitlosigkeit, ist, da kannst du nicht mehr ticken. Aber wenn du in der Zeitlosigkeit weiter ticken willst, dann kommen die ganzen Phänomene auch. Also, wem sage ich das? Auch die Angst, gell? Die hat gar keine Chance darin. Nö, in der Angstlosigkeit verfliegt der Ängstliche. Chancenlos. Ja, eigentlich hast du davor Angst. Ja. Dass du da gar nicht. Das ist gnadenlos. Ja, dass es dich da gar nicht mehr geben kann in der Gnadenlosigkeit. Oder in der Ruhelosigkeit. Das war ein Buch. Ja. Das hättest du sein können. Ein. Jetzt kommt Gute, ich will immer extrem hier. Willst du mal ein Beerdigungsinstitut aufmachen? Lauter Leichen im Keller. Nee, das ist die, ja. Das Schlimmste, was du dir nicht vorstellen möchtest, ist, dass es gar keinen Tod gibt. Da hast du was da Angst. Du hast gar nicht vor dem Tod Angst. Der Tod ist dein Freund. Das ist ja deine Hoffnung, dass es irgendwann mal aufhört. Aber ich sitze hier und sage dir, es wird nie aufhören. Davor hast du Angst, dass es keinen Tod gibt. Du hast also nicht Angst vor dem Tod, du hast Angst davor, dass es ihn gar nicht gibt. Dass es immer weitergeht. Dass das Scheiß nie aufhört. Tja. Und da weise ich ständig drauf hin. Du kannst ja nicht entkommen. Und auch die Ewigkeit. Und 3 Tage. Ewigkeit möglich, okay, aber die 3 Tage, das ist zu viel. Boah, das ist unerträglich. Tja. Aber ich sitze hier und sage dir, wenn es nie aufhört, hörst du auf und das ist das Beste, was nicht passieren kann. Keiner kann es ertragen. Du versuchst etwas zu tragen, was gar nicht zu tragen geht. Du hast Angst vor etwas, nämlich das dem, was du bist. Nämlich Zeitlosigkeit, Unsterblichkeit, davor hast du Angst. Du sehnst dich danach, aber hast auch Angst davor gleichzeitig. Diese Schizophrenie ständig. Eigentlich mit deinem ganzen Herzen sehnst du dich danach, aber hast eigentlich totale Höllenangst davor. 2 Seelen, Der Teufel, der hat Angst, und der Gott, der sehnt sich. Und beide sind präsent. Beide sind deine 2 absoluten Seiten, die teuflische und die göttliche. Der Göttliche sehnt sich mit seinem ganzen Herzen nach sich selbst, und der Teufel hat höllisch Angst davor, dass es wirklich mal passieren könnte. Höhlenqual. Seemann. Seemann. Ja, Seemann. Das sind zerreißen, zerreißen. Deine Sterne. Denk nicht an zu Hause. Deine Heimat ist das Meer. Deine Freunde sind die Sterne. Ja, Seemann, du hast viele Häfen, aber du legst immer nur zeitweise an und fährst dann, stichst dann wieder in den See, das ewige Meer. Und du wirst nie ein, deine endlose Heimat, deinen endlosen. Deine, und da sitzt überall eine Mutter, die schreibt dir einen Brief: Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Hause. Junge, fahr nie wieder. Nie wieder hinaus. Das ist Mutter Maria dann mit Jesus. Bleib doch mal zu Hause, Junge. Wer weiß, was die da draußen mit dir machen. Die haben bestimmt Nägel und Hämmer. Neuschwanstein. Neuschwanstein. Ja. So ist das. Die Sehnsucht hört nicht auf, weil du bist der unendliche Seemann in deiner unendlichen Odyssee in dir selbst. Das ist deine Odyssee hier, von einer Aufgabe zur anderen. Und wenn du eine gelöst hast, kommt die nächste wieder. Und dann wartet da der Einäugige und der Zyklop, und dann wartet da die Sirenen, die dich da fast dingen. Dann sind da, Mann, was alles Abenteuer zu überstehen gibt. Und Osho an der Seite. Das war auch so eine Sirene. Zirzen. Ja, die Zirzen sind ja die, die das Schicksal knüpfen. Die bezirzen dich so. Warum kommt das Bezirzen her? Wenn man sich in Charme, also wenn man dem Charme unterliegt, die bezirzen dich, verzaubern dich in ihrer, was auch immer, und lassen dich von fernen Ländern träumen oder von sich. Ich will ja nicht widersprechen, aber waren das nicht die Nornen? Die das Schicksal, das Netz vor, oder die Pullover, den Pullover für den Seemann stricken. Die Streifen, mal so. Yin und Yang. Zirzen lässt dich alles vergessen. Ja, die gibt in Trance. Ja, das war deine Mutter, ja. Die hat dich auch verwandelt in eine andere Gestalt. Hast du gehört? Deine Mutter hier, eine Zirze. Ja, die ganzen Sagen. Freier finde ich gut. Heute ist Freitag. Freier. Die Kali aus dem Asenreich, der germanischen Gottheit. Die war hart. Odins Schwester oder sowas. 40 Jahre hat der Anarchie, nicht so drei Tage wie Jesus da. Und dann 40 Tage. Und dann kamen die Raben, haben ihm die Augen ausgestochen, haben ein Ding. Mann. Und der Esche, ja. Weltenesche. Also es gab so viele Geschichten. Also Jesus ist eine von den Dingern. Wir haben das ja auch bei uns. Muss man ja gar nicht erst über den Mittelmeer reisen. Hängt auch am Baum. Ja, aber der Baum musste deshalb nicht sterben. Da haben sie ein Kreuz draus machen müssen. Der war waldfreundlich. Ökologisch. Ja, darum haben sie unten überall Wüsten jetzt, weil sie immer die Leute erst die Bäume gefällt haben und kreuzigen wollten. Hier haben sie einfach einen Baum gehängt. Deswegen haben wir noch welche. Deshalb haben wir so viel Wald noch in Deutschland. Und die nicht mehr. Das waren die Ex- und Hochkreuze. Da haben sie nur extern Steine und nicht extern Bäume gemacht. Axt und Bäume. Ex und Hoch. Oh, ja. Herrlich. Verstehe ich das. Die Normannen. Ja, Wikinger. Vic Inger. Da ist ein Wikinger. Ja. König Leha, war das auch ein Wikinger? Auch ein Däne, ne? Dänenkönig. Trau keinen denen, den denen nahestehen. Oder denen. King Lea. Ja, noch Fragen aus dem... Gab es noch ein, vor dem Alten Testament noch ein, das ganz Alte Testament? Was? Das? Ja, guck doch mal nach. Alte Testament, da war der Gott ganz schön zornig, ja? Eifersüchtig, jähzornig, hat alle niedergebracht. Gnadenlos. Alle Büsche mussten brennen. Ja, sei froh, Christa. Mahatma Gandhi hat gesagt, wenn es wirklich Auge um Auge gehen würde, dann wäre jetzt schon die Menschheit ganz blind. Also klappt, passt nicht. Nur Christa würde übrig bleiben. Die würde Weißwurst um Weißwurst. Im Schlaf. Schlaraffenland, ja. Schlaraffen. Ja, Jürgen. Ja. Nichts Neues. Unter der Sonne. Zum Glück, ja. Ich dachte schon, ich würde jetzt das neue Testament aufgemacht haben. Noch eine Zen, Ramana Zen, Ramsen, Ramses oder Ramses, Hamses? Ramsen. Na gut, Christus, da Christus, Christus. Ich habe einen kranken Sinn für Humor. Ich nenne ihn das. Nicht den gesunden Sinn für Humor. Kein Witz ist mir krank genug. Damit ich ihn nicht. Gestern war Helge Schneider im Fernsehen. 2 Stunden Konzert. Da bin ich aber noch harmlos. Da bin ich ja noch und da rede ich ja. Ich glaube, die entsprechende Variante bei dir für Tim Curry. Also dann für was? Der Schneider, der dir erwacht. Ja, das wäre so. Das würde so passen. Jim Curry für Eckhart Tolle und Helge Schneider macht den Karl. Der hat auch, der macht sich über alle lustig. Ja, und auch die ganzen anderen Sänger und die ganzen Dinge. Nena mit ihrer 100-jährigen Tour oder so. Die morgens um 7 anfängt in die Maske zu gehen und 19.45 Uhr fertig ist. Damit sie noch so aussieht wie früher. 99 Luftballons. Sieht jetzt besser aus als früher, finde ich. Ja. Gerade. Wie, nach so vielen Stunden Maske, komm her. Man kommt auch in der Technik weiter. Man kommt auch in der Maskentechnik, ist man schon weit gekommen. Früher hat man die Pickel noch einfach Pickelleien lassen. Heute muss man sie künstlich draufsetzen. Die Schwachstelle sind die Hände. Deswegen tragen die Leute die Handschuhe. Die Schwachstelle sind die Hände. Warum hast du Hosen an? Das ist keine Schwachstelle. Ja, so geht das. Rudi, lange nicht mehr. Alle Nebeneffekte beseitigt? Ich habe noch eine Frage. Ach. Das war ja das mit dem Pil ausdrücken. Was man eigentlich noch immer reden können. Ist es überhaupt möglich, den Versuch zu unternehmen, ein Pil auszudrücken? Nee, seitdem die Polizisten in Berlin nicht mehr die Pickel rauben haben, kann man sie kaum noch ausdrücken. Die hatten früher mal diese Pickel-Dinger auf. Jetzt haben sie nur noch so eine Mütze da. Ist schwerer geworden. Polypen. Ist ja nur ein Beispiel dafür über Reifheit. Da kommt ja die Weisheit auch her. Man sollte erst die Weisheit abwarten, genau, bevor man drückt. Okay. Was lacht ihr da schon wieder? Ja komm, sei nicht so faul, du Alte. Ja. Nein, das sind alles nur natürlich wieder schlechte Beispiele. Aber was soll man machen? Man muss mit dem auskommen, was man zur Verfügung hat. Das sind Gleichnisse. Das ist noch eine Parallele zu Jesus. Du sprichst in Gleichnissen. Und wer Ohren hat, nein, ich spreche in Gleichnissen. Ist alles gleich nass. Gleichnissen. Warum lässt du nicht gleich? Warum wartest du auf? Das ist in Indien dann pee where you are. Sei wo du bist. Sei wo du bist. Ja. Friedrich. Ich komme, wenn ich Friedrich höre, kommt immer dieser scheiß Spruch in mir auf. Friedrich, der Wagen bricht, ohne Räder fährt er nicht. Was? Aber bei mir kommt bei Friedrich das Gleiche. Warum muss bei mir bei das Gleiche kommen wie bei dir? Immer mit Rich, egal mit Rich. Das reimt sich auf Wagenbrich. Ohne Räder fährt er nicht. Das sind so die Koans aus dem Altdeutschen. Das ist die Weisheit im deutschen Sprachgebrauch. Und zurückzukommen, dass meine Großmutter mein Guru war. Eigentlich vergesse ich immer, ihr Bild hier hinzuhängen. Aber dafür hatte ich meine Schwester die ganze Zeit da, weil... Ich meine von der Figur. Ne, sie ähnelt sehr, wirklich. Das kann meine Schwester gar nichts zu. Da sind genetisch. Ich habe Glück, dass ich meiner Mutter mehr in die Hölscher. Kommst du nicht? Kannst du nichts machen? Ja. Naja. Sollte man. Gut. Aber leider konnte ihr sie nicht mehr kennenlernen, die Hermine. Wie hieß die Hermine? Ja, darum bin ich ja nach Spanien gekommen, weil hier heißen alle Schwestern Hermana. Hier habe ich meine Großmutter überall. Hermano und Hermana. Da ist der Hermann nah. Und Hermana. Aber ohne H. Was? Ist Hermana. Ja, aber wenn wir das lesen als Deutsche, dann steht da Hermana. Hermann war schon da, man kam. Ja, und ihr Bruder hieß Hermann. Karuska und der weibliche Engel, meine der. Alswede. Und Alsweden sind aus Schweden, die alten Schweden, die Alsweden. So. Wenn ihr keine Fragen habt, mache ich die Familiengeschichte. Familienaufstellung. Damit ihr mal ein bisschen seht, wo dieses Scheißding herkommt. Weil es auch was Ausgedrücktes. Und was Ausgedrücktes drückt sich aus. Manchmal nicht so druckreif. Weil die mir die wesentliche Erfahrung von Frieden gegeben hat. Als 3-4-Jähriger. Also, ich erzähle es jetzt zum 100.000. Mal. Meine friedvollste Moment meines Lebens. Ich als kleiner Junge habe mein... Das ist immer alles neu, wenn du redest, hast du gesagt, ne? Du hörst es. Ja, aber jetzt muss ich jetzt kann ich langsam reden, weil das habe ich jetzt oft genug erzählt. Ich könnte es ein bisschen variieren. Und was? Ja, da gibt es einige. Also, ich als kleiner Junge verliere mein Lieblingsspielzeug, wie immer. Irgendwas. Ein Baustein von meinem Baustein. Ich habe immer jetzt, da fehlte ein. Und ich todunglücklich. So, geht zur Oma. Tränchen über Tränchen. Und was macht die arme Frau mit dem armen Jungen? Sohn, setz dich hin. Mach deine Augen zu. Ja. Was siehst du jetzt? Nichts. Das gehört dir. Wunderbar. Das ist eine ganz alte Technik in Norddeutschland. Das kennen viele. Bei manchen hilft es, bei manchen nicht. Nein, aber das ist ein Guru, der dich dahin führt, der dir zeigt, du hast hier nichts verloren. Dir gehört nichts. Also wenn ich sage, meine Großmutter war mein Guru, dann war es das. Genau das. Alles, was ich hier mache, ist einfach, du hast hier nichts verloren. Dir gehört nichts. Die hat nie was gehört und du musst auch nichts hören. Du hast auch hier nichts zu suchen. Du kannst hier suchen, aber du hast hier nichts verloren. Du kannst nicht aufhören zu suchen, aber du hast ja nichts verloren. Und alles, was du findest, hast du nicht verloren. Guckst dir mit Zeit an und guckst ihn am nächsten. Wie mit Frauen oder mit Männern. Du guckst immer, vielleicht habe ich den hier verloren. Was hat der denn hier verloren? Dann guckst du eine Zeit an und sagst, den habe ich nicht verloren. Wo ist der Nächste? Praktisch aus dem Leben. Ja, ich will jetzt immer praktische Beispiele zeigen. Und irgendwann bleibt man an einen hängen, weil man aufgegeben hat zu suchen. Und dann sucht man immer noch irgendwas anderes. Die Kneipe, die einem noch der Deckel nicht so groß ist. Da ist sie wieder. Ja, also in der Hinsicht würde ich jetzt nicht Ramana oder... Meine Kreuzigten kann man umgekehrt mal hinhängen. Aber meine Großmutter ist... Ja, damit er mal ein bisschen Abwechslung hat, der Junge. Mal ein bisschen umgedreht hinhängen. Kann er die Welt mal von unten betrachten. Jetzt hängt er immer oben und guckt runter. Nein, dann hängen wir mal unten hin. Kann auch mal unter die Röcke gucken. Wir sind ja Gönner dabei. Großzügig im Kleinen. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich... Und die hat mich wirklich immer wach gekriegt. Die war eine der wenigen, wo ich dann doch zum Melken gefahren bin, lieber als sie noch weiter vor meinem Bett stehen zu haben. Durch die reine Präsenz. Die hat sich gar nicht von mir. Ich sage, hau ab, ich schmeiß, wie hast du dich unbedingt? Junge, du musst jetzt melken. Junge, steh auf. Den Kühen tut's weh. Die hat alles versucht. Und irgendwann kannst du es nicht mehr hören, dann stehst du auf. Wenn du auch voll besoffen bist vom Abend davor. Gerade ins Bett gegangen, 5 Minuten vorher. Das waren noch Zeiten. So. Ja, in der Hinsicht. Und außerdem, jeden Morgen ist sie fast auf ihrem Hintern die Treppe runtergerutscht. Pushen, kennt ihr nicht, pushen, diese glatten Pushen. Und die Holzdielen, die immer geboren hatten und diese Treppe geboren hat. Und immer in ihrem Morgen, Ding, Ding, und dann bam, bam, bam, bam, bam, bam. Das Haus war wach. Und dann hat mein Vater auch schnell dann irgendwann die Steintreppe dann dahingesetzt. Das war dann doch härter. Na gut. Und sie hat mir an ihrem Todesbett hat sie mir gezeigt, es hört nicht auf. Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Eine Frau von 2,5-3 Zentnern, abgemagert auf 25 Kilo, Haut und Knochen, innerlich aufgefressen vom irgendwas Krebs, hält deine Hand und kneift die und du kommst nicht weg. Das ist wie ein Schraubstock. Da ist so viel Kraft drin in diesem Ding drin und sagt, Junge, bleib auf dem Hof. In der Kneifzange. Bleib auf dem Hof. Du landest in der Gosse. Bleib auf dem Hof. Tu das deinen Eltern nicht an. Du bist dann mit 12 Jahren oder 10, 12. Also so viel Kraft in nix. Aus dem Nix heraus. Und diese Angst vorm Sterben. Die hat tagelang gekämpft. Wow. Bist es dann wirklich erschöpft. Wirklich erschöpft. Das war eine Seite. Die andere Großmutter, mein anderer Ding, die ist einfach, war immer so. Und ist auch einfach abends eingeschlafen, morgens war sie weg. Das war die andere Seite. Es geht so und so, die Extreme. Und was ist der Unterschied? Beide weg. Ja, es geht so oder es geht anders. Aber beide sind weg. Die Konsequenz ist die gleiche, also die, was da rauskommt. Aber verschiedene Wege, wie man. Und du kannst dich auch nicht entscheiden, wie es bei dir, also bei diesem Körper sein wird, ob er da noch Tendenzen hat, festzuhalten oder irgendwas. Oder einfach einschläft und weg ist. Oder du beim nächsten Unfall einfach auch irgendwas. Oder gar nicht mehr. Keiner hat eine Ahnung. Mit dieser Körper ist gekommen und irgendwann wird er weg sein. Egal, was bis dahin passiert. Aber die Frage ist, ob du dann weg bist. Und ob du gekommen bist beim Kommen. Ja. Und wie lange hast du Angst gehabt, dass du in der Gosse landest? Jetzt noch. Die hört nie auf. Ich bin in der Gosse, guck, wo ich hier gelandet bin. Das ist die Gosse hier. Schlimmer geht doch nicht. Ich werde ständig gesteinigt, kriege ein Ding hier und jeder will mich eigentlich über den Jordan schicken, wenn er könnte. Die hat recht gehabt. Ich muss hier vollkommen zustimmen. Wo ich überall schon gelandet bin, in Indien, in welchem Hotel, in welchen Betten, auf welchen Matratzen. Gott, in welchen Bussen von Bombay nach Tiro oder nach. Wenn das nicht die Gosse ist und der Gestank da. Die hat recht gehabt, die hat eine Vision gehabt. Die Großeltern sind's. Wie sind's? Aber auch schon hat der Großvater oder die Großmutter gesagt, you end up in nothing. Und das stimmt, ja. Ja, das stimmt jetzt wieder nicht. Jetzt gibt's da was an. Das ist gar nicht mein Großvater. Ja, aber das ist dein Osho. Das ist auch nicht mein Osho. Doch, es ist dein Osho. Nein. Doch. Unser Hallo. Keiner will dein Osho, das ist nur dein Osho. Mein Osho ist in nichts gelandet. Ja, da bleibe ich doch lieber in der Gosse. Aber es war doch alles vorübergehend. Jetzt bist du hier, schönes Haus auf Mallorca. Ist doch furchtbar. In Satan, nee. So kurz. Satan. Wenn das nicht die Hölle ist, da mit den der Hamburger Matratzen, die da rumlaufen, und die Steppdecken ständig, und die Neger vor der Tür, der ganze Ledergeruch, der ins Haus weht, und die ganzen Taschen und so, und die ganzen Räucherkerzen da, und ist doch Wahnsinn. Ja, und jeden Morgen dann und quasseln sie in Afrikan da. Sie machen dann noch Negertänze oder sowas. Ich muss da schlafen. Fast wie die Karneval der Kulturen da. Das heißt jetzt hier. Ich bin eigentlich nirgends hingekommen. Ich bin einfach da geblieben, wo ich bin. Karneval der Kulturen. Der Trick war letztes Jahr, als ich es gesehen habe und den Vertrag gemacht habe, da war der Markt noch 2 Straßen weiter. Nicht zu sehen, alles ruhig. Jetzt komme ich an, ziehe ein. Wo stehen sie? Genau vor der Tür. Aber man gut sind da 2 Kneipen, weil da können sie auf Toilette gehen. Sonst hätte ich ein Problem. Ist wahr. Sonst bist du noch von deiner Tür, dann hast du wieder in was machen? Gegen Bezahlung. Karl der Toilettenmann. Dann wäre ich echt in der Gosse gelandet. Würde man mit Scheiße Geld machen, ging ja auch. Dann bin ich nicht in der Gosse, sondern im Groschen gelandet. Oder so. Haben Sie mal einen Groschen? Endstand, das ist bei dir der Fall. Das ist deine Heimat. Hannover in Hamburg. Endstation Sehnsucht. Alte Heimat. Das war das Schiff, mit dem ich nach Helgoland gefahren bin, fällt mir gerade ein. Der alten Heimat. Es gibt mehrere. Das ist die alte Heimat. Alte Liebe gibt es auch. Ja. Könnte auch die alte Liebe gewesen sein. Würde ich jetzt ja nicht mehr drauf gehen. Auf die alte Liebe. Oh. Ja, ihr fangt damit an. Oh. Der denkt sich immer was, der hat immer Ideen, der hat Vorstellungen. Ja. Meinst du? Wenn ich die hätte, dann. Würdest du sie aussprechen? Oh, ja, ja, ja. Ja, Oberalbergau. Supergau. Ja, jeder wartet hier eigentlich im Supergau, weil es so die Erleuchtung wäre, ne? Der Supergau. So der schönstmögliche Unfall, der nie passieren wird. Hm? Und dann noch nur noch Gaudi. Nach dem Supergau gibt es nur noch Gaudi. Hm? Nur noch glücklich durch die Gegend streifen. Hans im Glück. Ja, ja, ja, ja. Wie Christa. Punjabi, wenn ich so gehört habe, war doch so ein Besucher oder Schüler weggeschickt nach dem Motto, wenn es in 2 Wochen nicht kriegen, dann gibt es eben. Nee, Sagata war das. Von Punjabi habe ich das? Nee. Nee, da waren sie jahrelang. Und keiner hat es gekriegt. Gangaji hat es selber erzählt, dass sie weggeschickt. Ach, Gangaji, die hätte ich gleich sofort wieder geschickt, wenn ich gesehen habe. Doch Wahnsinn. Wer will denn so einer texanischen Blondine da überhaupt? Arbeitest du auch immer mit solchen Tricks? Welchen Tricks? Ja, die einen wegzuschicken. Ja. Nützt ja nichts. Der Wabatsch hat sich einfach alle erleuchtet erklärt. Und sind sie ja, das ist sein Wegschicken. Ja, geh in Frieden und sei erleuchtet. Du hast es jetzt. Und dann durften sie ja nicht mehr da sein, weil wenn man es hat, darf man nicht mehr da sitzen. Das war der Trick. In der Küche meistens, in der Teufelsküche. Er hat sie in die Teufelsküche gebracht und hat ihnen gesagt, du hast es. Dann durften sie da nicht mehr sitzen. Weil wenn man das hat und ist, und dann darf man da doch nicht beim Meister nicht mehr bleiben. Dann muss man in die Welt gehen und versuchen, es selbst zu verkaufen. hat man eine Geschäftsidee, die man mit sich rumträgt. Ja, also den Trick habe ich jetzt noch nicht angewandt. Ich glaube, das wäre mir auch zu billig. Würde auch keiner glauben. Nach dem, was ich sonst sage, glaubt mir das keiner mehr. Die Möglichkeit habe ich mir selbst verbaut. Nicht ganz, du könntest schon sagen, was einmal sagst und das nächste Mal sagst Gegenteil. Ich könnte es sagen, was glaubt ihr keiner? Ja, das ist genau. Nützt nichts. Glaubst du auch nicht, ne? Du wusstest es doch. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er auch die Wahrheit spricht. Ich lüge nur. Ich bin in der Münchhausen-Schule trainiert. Was sollen wir machen? Rattenfänger. Mich interessieren nur Mäuse. Man kann viel sagen. Ja, gut. Noch ein Prakash. Jetzt bist du noch als Letzter. Hast du das Schei drin? Sag jetzt nichts, Herr Christa. Ja, noch was aus dem Jungen Testament? Ja, Neuen Testament. Auch nichts mehr. Sind jetzt die letzten 10 Minuten. Altes Testament. Der jähzornige Gott. Das habe ich gerade durchgegeben von meiner Regieanweisung. Ja, Jähzorn und Eifersucht. Wer hat eine Frage darüber? Auch immer schön. Man wacht zornig auf und weiß gar nicht warum. Oder ich gebe jetzt mal Stichworte. Mach doch mal was draus. Jetzt ist es ziemlich gut. Denn was? Jähzorn kenne ich gut. Ja, das wissen wir ja. Das spüren wir ja Moment für Moment bei dir. Ja, was tun, ne? Ich habe noch eine Frage. Ja. Also, es geht um die Träume. Also, ich meine, gut, jetzt die Frage erledigt sich eigentlich, weil wenn ich jetzt gar nicht existiere, also wenn es eine Illusion ist, die ich hier lebe oder erlebe, ich erlebe es ja nicht, keine Ahnung. Ich sehe in meinen Träumen immer ganz viele Bilder, also das ist genauso wie hier. Nein! Ja, genau. Oh. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Nee. Aber du siehst auch Bilder. Ja. Und der eine Mann. Ja, ich habe jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob ich habe keine Frage. Da löst sich das von allein. Ja, Hamburg. Und ich Arbeit läuft. Ich habe von Reuter geträumt heute. Ja, ist auch schön. So einen kanadischen Holzfäller. Soll man sonst? Ich habe noch nicht Kurbel, also wo das herkommt. Aber weil, wahrscheinlich, weil du neben Christa liegst. Stehst du. Weil sie sägt die Bäume und du träumst vom Holzfäller. Das nennt man Cowork. Cowork im Himmel. Ja, John de Reuter ist auch super, ne? Die Wiedergeburt Christi. Ja, das passt doch. Ja, weil Gott, Neue Testament, er ist dann das allerneueste Testament. Ja. Ich höre, also ich, also Testament übrigens, wäre nicht schlecht, ne? Also, weiter. War das ein Stichwort? Ja, aber ich kann sie auf kein Testament verlassen. Meine Mutter hat auch ein Testament und hat mich damit, was immer, und mein Alter ist einfach drüber weggegangen. Hm. Jetzt hat er hinterher scheiß Aktien gekauft. Jetzt muss ich warten, dass da wieder was draus wird. Jetzt muss ich warten, dass er auch noch geht. So was hat er es noch getrieben. Ja, was ist jetzt mit Johnny? Weiß ich nicht, das fiel mir gerade an. Ich habe wirklich von dem gefahren. Ja, der war auch so ein wie Judas. Ja, der hat auch immer sagen müssen. Ja, der sagt auch immer, was er sagen muss. Die Wahrheit. Ohne Rücksicht auf. Ja. Nee, aber was wenigstens in dem Traum nochmal schön. Wenigstens in dem Traum. Och, du Arme. Ja, genau. Oh. Johnny, be good tonight. Johnny Winter. Das waren unsere Heroen. John de Reuter, ich sehe ihn jetzt gerade in Tiro über die Straße gehen mit seinen Mannequin-Zwillingen im Schlepptau. Ja, ist doch egal, ich sehe ihn gerade noch da. Das heißt für mich, Zeit gibt es wieder nicht. Ich sehe ihn jetzt gerade da laufen. Wie hast du die zwei immer genannt? Das war doch so gut, irgendwas auf der Flucht mit den zwei Kindern. Er auf der Flucht vor den zwei? Nee, die zwei. Nee, keine Ahnung mehr. Er heißt ja Johnny Walker. Oder John the Robot haben sie ihn genannt. Was? Der Tag geht schon. Dauert immer so alles so lange. Nee, er war mal an Customs in Amerika. Wollte in Amerika Talks geben oder seine Sitzung. Habe ich schon öfter erzählt. Erzähl nochmal, weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Nee, da haben sie ihn gefragt, Herr Reuter, was wollen Sie denn in Amerika? Sagt er, ich möchte Amerikaner, ich möchte, I want to free Americans. Falsche Antwort. Durfte er nicht rein. Durfte er nicht rein. Nee, das geht nicht. Wenn, dann befreien die. Wenn, bitte, ja, aber nicht die umgekehrt. Wir sind frei. Hier kommt Wasser. Wir sind das Leid der Freien. Hier kommt keiner rein, der uns befreien will. Da haben sie in 5 Jahren nicht reingelassen. Stimmte rein. Das hat man dann davon. Dann mussten sie alle nach Edmonton. Das ist die Hölle. Mein Freund Isaac auch, weil seine Frau hingegangen ist. Kali. Kali, ich will noch was zu Jezorn fragen. Von was? Jezorn. Ja. Was das müsste irgendwas mit Hamburg zu tun was haben. Was ist Jezorn denn eigentlich? Ist es auch ein Hass auf das, dass man ist. Das hier sozusagen? Ja klar, man ist zornig, dass man sein muss. Und eigentlich auf sich selbst zornig. Nein, auf sich selbst zornig oder Gott ist auf Gott zornig, dass er ihn in diese Situation gebracht hat. Der Jezorn ist, also du zornst dir selbst, also du zornst auch Gott. Und dann fluchst du ja auch. Also über Gott. Verdammt und zugenäht. Und Gott verdammt. Gott verdamme. Und nochmal. Nee, das ist der Jezorn, auch die Eifersucht, die du spürst in dir, ist die Eifersucht auf dich selbst. Du bist eigentlich auf deine Natur eifersüchtig, die nicht hier sein muss, um hier zu sein. Gott ist auf den Gott eifersüchtig, der gar nicht da ist. Der Gott, der da ist, ist auf den Gott eifersüchtig, der gar nicht da ist. Das ist Wahnsinn. Absolut eifersüchtig und dann auch jezornig und zornig auf sich selbst. Es ist Wahnsinn. Aber könnte man alles als Selbsthass bezeichnen? Auch, alles. Wenn ich von ein paar Tage zuvor gesagt habe, wenn Gott sich kennt, ist er in einem unkonditionierten Hass. auf sich selbst. Dass er überhaupt da sein muss. Er hasst jeden Moment, wenn er ist. Wahnsinn. Und dann möchte er raus. Dann wird er, der Sucher in euch ist Gott, der sich sucht und versucht, da rauszukommen. Er möchte sich eigentlich verschwinden lassen. Und kann man denn dann jeden Anfall im Grunde auch verschwinden? Also man verschwindet nee. Warum, wie soll man damit verschwinden? Man ist verkrampft im Grunde. Ne? Wie verkrampft? Naja, oder jedes Mal ist nein, es ist halt meist mein Kampf, nicht mein Krampf. aus meinem Kampf kann mein Krampf werden. Ja, aber das ist dann so ein Nebeneffekt. Man verkrampft im Kampf. Ja. Dann geht was? Ja, das kenne ich. Ja, das kennen wir alle. Dann kann man vor lauter Krampf gar nicht mehr schießen. Hat alle Gewehre in der Hand, aber kriegt den Finger nicht mehr krumm. Dann ist man echt zornig. Nee, also was immer ist, ist das Selbst, was sich erfährt. Und natürlich das relative Selbst ist vermisst sofort, wenn es da ist, sich selbst. Und dieser Samen der Suche nach sich selbst ist absolut sofort da. Die Sehnsucht nach dem, was du bist. Aus der falschen Annahme, dass du anwesend bist. Dass du geboren bist, dass es dich gibt. Kommt diese Sehnsucht nach dem, was du gar nicht kennst. Du weißt gar nicht, was das bedeuten würde. Aber da sehnst du dich nach. Oder irgendwie weißt du schon, in der Abwesenheit ist es wunderbar. Und Anwesenheit ist Hölle. Moment für Moment. Und dann kommt die Idee, sogar die Hoffnung, dass du noch rauskommen könntest durch irgendwas. Dann kreierst du dir einen Gott, der dir helfen könnte oder sollte. Oder irgendwelche Hilfestellungen, wie beim Turm. Noch Meister und aufgestiegene Meister und zugeschriebene Meister und hängende Meister. Also du hängst dann immer ab von was. Du hast es sogar, dass du Meister brauchst. Alles Sklaverei. Die Liebe hat dich so versklavt hier. Dass du in dich selbst verliebt hast, bist du ein Sklave der Liebe geworden. Und suchst einen Meister, der dich da rausbringt. Und dann denkst du, wenn ich meinen Meister mehr liebe als mich selbst, dann bin ich in einen höheren Zustand der Liebe geraten. Dann gebe ich mich meinem Meister hin und dann bin ich natürlich... Ich denke eigentlich mehr an meine liebzornige Schwester. Also denke dann so, ja... Jetzt rede ich mit dir nicht mehr. Rakash, kann man mit sowas noch reden? Die will nur Familienaufstellung machen oder sowas. Da musst du mit Friedrich reden. Der ist Experte. Meine Schwester ist jähzornig. Mein Hund auch. Familiendramen noch hier. Machen wir noch Rosen, wie heißen diese Serien? Rosenkrieg. Und was ist die Eifersucht? Das Gleiche. Da ist Gott eifersüchtig auf sich selbst, nämlich auf das, was Gott ist in seiner Natur, der gar nicht sein muss, um zu sein. Sobald er ein relativer Gott ist, ist er eifersüchtig auf sich selbst. Und was kann man da machen? Eben das sein, auf das du auch eifersüchtig bist. Ja, in dem du bist, was du bist. In dem du das bist, was du nicht sein kannst, bist du das, was weder da noch nicht da ist. Also in dem du nicht bist, was du bist, bist du eifersüchtig auf das, was deine Natur ist. Aber in dem du die Natur bist, nur damit hört die Eifersucht auf. Aber mit nichts anderem. Also wenn überhaupt der einzige Weg raus aus dem Dilemma von Eifersucht, Jähzorn, leidvoller Daseins, Moment für Moment unter dem Dasein zu leiden, ist zu sein, was weder da ist noch nicht da ist. Weder noch. Also das zu sein, was eine Natur ist, die keine Natur kennt. Anderes ist alles andere ist alles Arbeiten an Symptomen, die unendliche, wie so ein Sisyphus-Arbeit, die nie aufhört. Also du wirst nie werden zu dem, was du bist. Du kannst nur sein, was du bist. Und da gibt es kein Rezept für. Und das ist das Einfachste, was du nicht nett sein kannst. Und auch das Faulste. Das Faulste. Dafür brauchst du keine Anstrengung. Weil um nicht zu sein, was du bist, musst du dich ganz subtil anstrengen. Nämlich ganz subtil identifizieren mit einer artifiziellen Idee. Dafür brauchst du schon eine Anstrengung. Also um das zu sein, was du bist. Das bist. So oder so. In der Abwesenheit, jede Nacht im Tiefschlaf, wie jetzt in der Anwesenheit bist du. Dafür brauchst du, dafür muss nichts kommen, dafür muss nichts gehen. Da ist man weder da noch nicht da. Man weiß absolut nicht, was man ist und was man nicht ist. Eine absolute Abwesenheit, eine Anwesenheit von einer Idee, von dem, was du bist oder nicht bist. Aber sobald du das nicht bist, bist du eifersüchtig darauf. Mit Eifer suchst du das, was du scheinbar bist. Oder scheinbar bist du was, das dann mit Eifer sucht, eine Vorstellung von dem, was es ist. Das ist doch Eifersucht. Mit Leidenschaft. Diese Leidenschaft deiner Verliebtheit in dein geliebtes Selbst, was du dir vorstellst im Glorienschein von irgendetwas. Und das müsste das Größte sein und das Herrlichste. Und der Divine Gott, das, was auch immer, die Liebe an sich und alles, das ist Schmarrn. Du machst ja ständig Idole. Das ist das goldene Kalb, was du dir so vorsetzt ständig. Und dann kommt Moses wieder und sagt, du sollst keine Götter neben dir haben. Also sei kein Ochse und hab ein Kalb als Idealista. Nee, also in dem Moment, wo du bist, was du bist, gibt es weder das eine noch das andere. Also für das gab es das nie. Aber in dem Moment, wo du nicht bist, was du bist, bist du nur noch zornig. Also da, wo Gott sich kennt als Gott, ist er da ist er je zornige Gott und auch der eifersüchtige Gott. Und wenn dann seine sogenannten Schüler, Gläubigen sich von ihm abwenden, dann straft er sie. Weil er braucht die Liebe seiner Schüler, seiner Gläubigen. Er kann nur... Wahnsinn! Und im Alten Testament ist voll davon. Wenn Jakob nicht das macht, was Gott will, und dann nimmt er ihm seinen Sohn weg oder so, oder irgendwas. Wenn du deinen Sohn mehr liebst als mich, dann nehme ich dir alles. Immer fordernd. Wirklicher Tyrann. Ja. Den kennt jeder in euch. Damit macht man eigentlich morgens auf, wenn man so in dem und dann. Ja. Und alles andere ist besser dann. Und dann hat man irgendwelche Bücher im Schrank und dann guckt man Ramana, hat man ein Foto von Ramana und ist eifersüchtig auf Ramana. Weil der hat es scheinbar geschafft. Was für ein Scheiß. Der hat immer gesagt, es gibt keinen, der es schaffen könnte und was ich hier als Figur darstelle, bedeutet gar nichts und das Selbst ist ewig realisiert und sei das, was du nicht sein kannst, aber du denkst, Ramana hat es geschafft. Du kommst da nicht raus. Aber in deinem Herzen bist du sogar eifersüchtig auf Ramana oder auf Nisargadatta, auf irgendeinen, den du als Idol hast, den du dann akzeptierst als Meister, der dann, oder Osho, sei es wer will. Also du liebst, keiner hat je seinen Meister geliebt, eigentlich war er immer eifersüchtig. Er war nur dabei, weil er sich gedacht hat, hier kriege ich vielleicht was. Aber nicht aus Liebe zu dem. Dann diese Ideen von Hingabe. Du gibst doch nur, weil du was kriegen willst dann. Du machst nur die Toilette des Meisters sauber, damit er dir hinterher vielleicht noch im oberen Stockwerk der Spiritualität noch eine extra Zugabe gibt. Ja. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht. Ja. Aus Leidenschaft. Ja, das kennen wir alle. Sind wir ja mit geboren. Haben wir mitgekriegt in der Wiege. Mit der Mutterbrust. Schon haben wir sie eingesogen, die Leidenschaft. Weil wir ein Säuger sind. Aus dem Sucker wurde ein Seeker. Sucking, seeking, satisfaction. Aber du wirst keine Satisfaktion kriegen. Es gibt keine Zufriedenheit in der Welt. Wo soll die sein? Nichts von dem wird dich je zufriedenstellen. Aber in dem Moment, wo du bist, was du bist, bist du die Zufriedenheit. Und brauchst sie nicht. Also vollkommen unfair. Wenn du bist, was du bist, brauchst du keine Zufriedenheit, aber willst du es nicht, willst du sie mit allen Dingen, aber kriegst du sie nicht. Ja. I can't get no. Aber ich suche. Ich zeige es allen. Wie was? And I try. Das verstehe ich dann immer nicht, wenn der so halb Deutsch, halb Englisch redet. Hast du ihn deshalb mal zu dir genommen, damit er... Oder nicht besser. Aber irgendwann hast du die Hoffnung aufgegeben. Brauchen wir nicht, wir haben den Übersetzen. Übersetzen? Immer so nach dem Sex und I try. Ja. Wer ist das? Das ist Angela. Nee, das ist Angela und das ist Angela in Kontrolle. Das ist I try. Die darf nicht mehr als 1 Zentimeter auseinander, weil sonst ist es so. Das haben wir als Bundeskanzler. Also Schweiz ist nicht so schwer. Wen habt ihr denn da? Hat der auch solche Macken? Wir haben es hier, ja. Wen habt ihr? Wir haben 7 Bundesräte. 7 Bundeskanzler? Bundesräte. Räte? Ja, den Präsidenten wollen wir jetzt wissen. Eine Frau? Ja. Ihr seid also auch nicht besser dran. Ihr seid also auch nicht besser dran. Sie ist ein bisschen jünger. Die ist ein bisschen jünger. Wie alt ist sie denn? 17. Ja, sie sagt, sie ist ein bisschen jünger, aber sie weiß nicht, wie alt sie ist. Sie sieht jünger aus. Was? Sie sieht ein bisschen schöner aus. Viel schöner. Viel schöner. Ja, das ist keine Kunst jetzt, aber... Meine Merkel ist 55. Also viel... Das sind auch Marionetten bei uns. Ja, Mario Marionette oder so. Wie hieß der? Mantese. Aber es gab auch mal Mario Marionette, der nannte sich Marionette. Ja, aber der nannte sich Marionette. Marionette. Auch so einer der aus Italien, glaube ich. Mario End? Bette waren das, nicht Marionette. Bette? Wer war mit wem in Bette? Rudi, hast du sie wieder in der Schweiz? Gelassen, ja. Marion? Hätte? Hätte gerne. Marion hätte. Hätte wäre nette, dann hätte. Oder? Wäre sie eine nette, dann hätte. Hätte sie Marion. Hätte Tene. So. Habt ihr mich wieder überreden lassen? Ja, überreden lassen. Über alles reden lassen. So, letzte Frage. Suzuki? Kein Suzuki? Hellinger? Bernd. Wie ist der Bernd? Bernd. Was? Bernd. Cindy und Bernd? Bernd. Oder bei Muppet Show? Wer war das Tier? Ja, noch letzter Versuch zur Befriedigung. Einmal einen deutschen Satz. Den letzten Satz auf Deutsch. Scheiße. Was? Scheiße. Die kürzeste Wahrheit treffend von sich gegeben. Ich habe noch eine Frage. Gibt es so ein Problem? Ja. Dass es kein Problem gibt. Das Problem wird immer da sein. Ich beschwichtige den Verstand immer und sage, mach dir keine Sorgen. Dass es da kein Problem gibt, das wirst du immer als Problem haben. Also mach dir nichts draus. Auch damit kommt er zurecht. Na gut. Wenn es das denn jetzt sein sollte. Dann lassen wir es sein. Englisch sprichst du aber, ne? Nee, nein. Englisch sprichst du oder nicht? Nein. Auch nicht. Ja, dann haben wir ja. Ich brauche jetzt noch ein paar Jahre, bevor ich Spanisch spreche. Ja. Das ist nicht verkehrt. Du wohnst ja hier auch. Poco a poco. Poco a poco. Das ist nicht so schwer. Hm? Das ist nicht so schwer. No, from der Locazione del Todo Loco ist da. Tranquilo, tranquilo. Man ja. Okay, ich kann ja ein paar Wörter probieren. El Pepino, die Gurke. Proxima Vida. La Proxima Vida. Ja, la Proxima Vida. Auf dem Markt, ne? Tomate. Problema nada. Sin problema. Guckst du spanisches Fernsehen? Nee, das ist mir zu, nee. Ich glaube, nee. Was? Nein, spanisches Fernsehen ist ganz anders. Kann man kaum gucken, ne? Geht nicht. Da ist man als Deutscher, das geht nicht. Nee, es ist irgendwie so, es ist nicht unangenehm, aber es ist kindlich. Und man kann es nicht gucken. Man verliert das Interesse sofort. Verrückt. Nee, aber das Spanische ist wirklich auch in Südamerika, das gleiche, in Mexiko. Es ist scheinbar das Fernsehen ist wirklich kindlich. Also nicht kindisch, es ist kindlich, so unbedarft. Und als Deutscher kann man das nicht auf Dauer. Ich meine, du warst. Nein, wie in Australien, da fehlt einem so die Kante. So Quizshows in den 60ern waren ein bisschen ähnlich. Nicht unbedingt. Das war. Du kannst es nicht vergleichen. Ja? Nee. Auch am laufenden Band hatte noch einen Kick. Scheiß. Das Fragezeichen. Dalli war immer noch einer der. Man hat gern mal. Naja, egal. Nee, aber es gibt im spanischen Fernsehen kaum was anderes. Man hat da keine große Wahl. Es gibt jetzt auch, glaube ich, 30 Sender, aber es ist überall diese Dinge. Ja, alle sind gleich. Ne? Ja. Nicht wie in Deutschland so Arte oder Dreisat oder irgendwelche Dinge. Also von der Richtung ist es ein bisschen. Ich habe Englisch am Fernsehen gelernt. Das ging einfach. Aber mit Spanisch ist schwer. Ja. Englisch habe ich. Kein Interesse, ne? Nee, man hat kein Interesse dran. Man, die Geschichten sind nicht. Die interessiert einen nicht. Komisch. Also da habe ich. Ich habe Englisch bei The Streets of San Francisco und sowas. Ich habe in San Francisco gelebt, habe jeden Morgen 2 Stunden Unterricht am Fernsehen genommen. Perry Mason? Das war dann Queens Englisch. So. Da haben sie ja noch so schwarz-weiß mit richtig Englisch. Und danach gab es All My Children. Das schlimmste amerikanische Soap-Opera überhaupt. Du hast aber das Leben abgedeckt. Ja, das war richtig Kalifornien Bubblegum-Englisch und das Queens-Englisch dann dazu. Und bei Gerichtsverhandlungen, wenn das war ja Perry Mason, da kannst du richtig zeitlich. Da mussten sie Zeugenaussagen machen, von da. Da war es dann wirklich. Also, das war schön. Und nicht nur I love you. I hate you too. Ja. Okay, da können wir morgen jetzt noch weiter unterhalten.